cryptocurrencies is diverse and growing more diverse all the time. One such creature is Monero, a currency not based on Bitcoin like many other cryptos, but rather based on an entirely different protocol, one called CryptoNote. Herzlich willkommen zum Monero Mumble Stammtisch im April 2021. Ich habe dieses Mal die Folge nicht mit Ja angefangen. Ich bin super stolz auf mich, weil das hatte ich mir vorgenommen, dass ich anders mache. Wir haben eine knackige Sendung für euch. Die letzte Monero Mumble Folge vor dem 7. Jubiläum werden wir wieder durchstarten mit den Zahlen, Daten, Fakten, die Till für uns vorbereitet hat. Dann besprechen wir ein paar Updates zu Wallets und allem Möglichen im Monero-Versum. Dann haben wir einen kleinen Shitstorm erlebt von Signal, die jetzt mit Mobile Coin um die Ecke gekommen sind und da Zahlungen im Messenger integrieren wollen. Es gibt eine neue DEX mit Monero als Base Pair, also sowas wie BISC, aber halt mit Monero als Base Pair. Wir haben ein paar Audio-, Video- und Leseempfehlungen für euch rausgeschrieben. Dann haben wir noch einen Aufruf. Was es damit auf sich hat, werden wir im Laufe der Sendung erkunden. Und ja, ansonsten nur noch der Geburtstag Moneros steht bevor. Das ist der 18. April 2014 wurde Monero bzw. BitMonero gelauncht. Und da gehen wir dann ja nächsten Sonntag in die 8. Runde. Deswegen, ja, vielen Dank, dass ihr da seid. Mit von der Partie sind Till und Grisha und auch der liebe Sun. Hallo, ihr drei. Hey, Alex. Hallo, Alex. Hi. Ja, dann will ich doch mal sagen, Till, ZDF, was geht da los? Los geht's, genau. Also, Stand heute 11.04. 17 Uhr hatten wir eine Monero-Emission von 17.882.527 Coins. Also, das heißt, es verbleiben bis zur Tail-Emission noch 249.473 Coins. Damit haben wir einen Anteil der Pre-Tail-Emission in Höhe von 98,6% erreicht. Und bis Ende Mai, der Countdown zur Tail Emission sind jetzt, glaube ich, die Seite lädt nicht schnell genug, 59 Wochen und 411 Tage, nein, 59 Wochen, ein Tag, 7 Stunden, 56 Minuten. So, der Monero kostet aktuell 249,50 € beziehungsweise 0,004979975 Bitcoin. Die Größe der Blockchain beträgt aktuell 102 Gigabyte. Die Monero-Transaktionen liegen bei 22.386 Transaktionen pro Tag und die Monero-Hashrate liegt bei 2,405 Gigahashes pro Sekunde. Soll ich dann direkt anschließen mit den Updates? Ja, und ja, Till, ich habe das Gefühl, ja, die Monero-Hashrate dürfte ja schon auf einem All-Time-High sein schon wieder, oder? Nee, habe ich nachgeguckt. Also ist er nicht, aber die ist auf dem zweithöchsten Stand. Also wir hatten irgendwie, der höchste Stand war länger her. Ich hatte es vorhin noch rausgeguckt, aber ich habe es vergessen, mir aufzuschreiben. Aber es ist kein neues All-Time-High. Nee, noch nicht. Ah, okay. Aber wir sind nah dran auf jeden Fall und ich weiß, die Hashrate, die wächst stetig an. Richtig. Genau, also wir verlinken das ja auch nochmal in den Shownotes. Da könnt ihr euch das dann nochmal als Kurve angucken im zeitlichen Verlauf. Also wie gesagt, im Moment sind wir auf einem guten Weg, ein neues All-Time-High zu erreichen, aber ganz da sind wir noch nicht. Da war doch jetzt auch vor kurzem auf Reddit dieser Beitrag, dass 90.000 individuelle Computer am Mining beteiligt sind, ne? Das habe ich nicht gesehen. Grisha, hattest du das nicht auch gesehen? Ja, aber ich kenne eher einen anderen Wert, und zwar, dass wir 24,5 Millionen CPU-Cores haben, die am Mining beteiligt sind. Also das ist zwar auch nur eine Schätzung natürlich, weil, ja, aber man geht da von so einer durchschnittlichen CPU einfach aus. Aber Alex, welche Zahl hast du gerade genannt an Nodes? Also 90.000 oder was war das? Ich muss das gleich nochmal raussuchen. Wir werden es dann auch in die Shownotes packen. Aber ja, wir hatten das auch gestern in dem Weekly Clubhouse Monero Room besprochen. Und da war irgendwas, dass jetzt halt 90.000 Miner praktisch am Netzwerk dran beteiligt sind. Okay. Also Miner heißt, dass die auch Solo-Mining oder ja, also dass sie am Mining aktiv beteiligt sind. Das heißt, Full-Nodes könnten aber mehr sein. Ja, wobei Full-Nodes, glaube ich, sind es ja nur 1000 oder so Public Full-Nodes. Nee, Public ist klar, aber mich würde ja mal die Gesamtzahl der Nodes interessieren. Das wäre ja spannend. Ja. Was gibt's denn so Neues? Okay, dann machen wir mal weiter mit den Updates. Genau. Also kurz vor der Sendung wollte ich ja noch mal gucken, habe die ganzen Feeds abgegrast und siehe da, heute wurde veröffentlicht, dass am 9.4. bereits die neue Version 17.2.0 veröffentlicht wurde, also von den offiziellen Monero Wallets. Sowohl das Command-Line-Interface als auch die grafische Version haben beide einen neuen Versionssprung erhalten. Die Links zu den Release-Notes packen wir mit in die Show-Notes. Ein paar Punkte daraus, also Senden an mehrere Empfänger ist jetzt möglich. Gesehen habe ich es noch nicht. Unterstützung für das Pruning neuer Datenbanken bei dem Startup-Assistenten wurde jetzt irgendwie hinzugefügt. Also das betrifft dann halt neue Full-Notes. Es können mehrere Remote-Notes individuell gespeichert werden. Man kann jetzt QR-Codes wohl vom Bildschirm abscannen, verbesserte Suchfunktionalität auf der Transaktionsseite, da bin ich mir nicht sicher, was das heißt, also weil wonach sollte man da suchen, habt ihr eine Idee? Ja, also mir ist dazu jedenfalls nichts eingefallen, da gab es wohl ein Speicherleck unter Linux, was wohl behoben wurde. Dann wurde bei der Preis-API von der Börse Kraken irgendwas korrigiert. Die DNS Blocklisten, das war ja das Problem mit diesen bösartigen Angriffen durch zweifelhafte Nodes. Also diese DNS-Blocklisten, die können jetzt auch im einfachen Modus aktiviert werden. Das ging vorher nur im erweiterten Modus. Ja, das war es eigentlich so vom Technischen her. Der Rest ist so ein bisschen Grafik, Oberfläche, Übersetzung und kleinere Designverbesserungen. Also ich muss sagen, gerade die Funktionalität mit mehrere Empfänger in der GUI finde ich echt cool, weil den Use Case hatte ich tatsächlich echt schon öfter und da musste ich deswegen extra das Command Line Interface benutzen und das finde ich jetzt schon praktisch, dass man das auch in der GUI kann. Aber das ist gut, dass du damit schon praktische Erfahrung hast, weil ich kann mir darunter nichts vorstellen. Also heißt das jetzt, wenn ich, ein Monero an drei Empfänger schicke, kriegt dann, also teilt die Software das dann automatisch auf und verteilt das an die drei oder wie habe ich mir das vorzustellen? Genau, also so hatte ich das jetzt verstanden. Also angenommen, du willst Krisha, mir und Sun was schicken, aber du willst praktisch nur eine Transaktion machen, kannst du ja praktisch ein Input, drei Outputs machen. Und das ging halt bei der GUI nicht, weil du nur eine Empfängeradresse immer eingeben konntest. Und beim Command-Line-Interface kannst du ja relativ einfach die ganzen Empfängeradressen hintereinander auflisten mit dem jeweiligen Betrag und dann halt abschicken. Okay, aber da musste ich dann die Einzelbeträge auch noch ausrechnen. Also das heißt, ich habe das alles in eine Zeile gepackt. Ja, also du musst ja nichts ausrechnen. Du sagst einfach Adresse XY 0,1, Adresse YZ 0,2 und dann nimmt der halt die Outputs in der Wallet und macht da halt daraus eine Transaktion. Also mein Use Case war speziell, ich habe einen Talk gegeben über Monero und wollte halt den Anwesenden, was über 10 Leute waren, halt einen kleinen Betrag an Monero schicken und normalerweise hast du ja dann das Problem, wenn du das jetzt hintereinander machst, musst du immer 10 Confirmations warten praktisch, bis du den Output wieder ausgeben kannst. Und deswegen ist es halt praktisch, wenn du so eine gebatchte Transaktion machen kannst. Natürlich aber auch wegen den Transaktionskosten. Und Ja, stimmt. Dafür ist es dann doch recht sinnvoll, ja. Okay, das waren die offiziellen Wallets, dann gibt es ja noch... Für mich ist diese Funktionalität mit verwende QR-Code vom Bildschirm auch ziemlich praktisch. Oftmals gehen die Leute davon aus, weil heutzutage so viele Leute mobil unterwegs sind und weil viele halt die Cake-Wallet oder Monerojo benutzen, dass man halt immer einen QR-Code benutzt zum Scannen. Oder ich habe schon öfters mal jetzt irgendwie eine Donation gesehen, die man... wo nur der QR-Code dabei stand und nicht die Adresse. Das heißt, ich musste dann immer mit dem Handy den QR-Code abscannen und dann habe ich die Adresse kopiert, auf meinen Computer geschickt und konnte dann die Transaktion machen. Und mit der neuen Release kannst du halt den QR-Code direkt vom Bildschirm nehmen. Mhm. Ah, wobei, wisst ihr, was mir gerade einfällt? War das vorher nicht sogar so, dass du den QR-Code als Bild runterladen konntest und per Drag-and-Drop auf die GUI-Wallet ziehen konntest? Und der hat das auch erkannt? Weiß ich nicht. Den Test mache ich jetzt live und werde gleich berichten, ob das funktioniert. Okay, also wenn Grisha gleich offline ist, dann hat da irgendwas nicht funktioniert. Okay, dann mache ich derweil mal weiter. Und zwar von den Drittanbieter-Wallet. Da ist einmal auch die Cake-Wallet, die hat eine neue Version bekommen. Und zwar ist das die Version 4.1.4. Die ist auch schon im Apple App Store und bei Google Play veröffentlicht. Und auch das originale APK kann auf GitHub bezogen werden, also für die Android-User unter euch. Bei Monerujo gab es auch ein Update. Da ist die Version 1.18.1 aktuell. Das war aber jetzt irgendwie eine Verbesserung bei der Unterstützung von Subadressen. Ich habe es aber bei mir noch nicht ausgetestet, kann ich also noch nicht zu sagen. Bei den Börsen und Diensten gab es bei BISC ein richtig großes, umfangreiches Update. Also die Version 1.6.2, die da veröffentlicht wurde, die hat wirklich sehr, sehr, sehr viele Änderungen mit sich gebracht. Auch da werden wir die Release Notes mit in die Show Notes packen. Das wäre jetzt etwas zu umfangreich hier für die Sendung. Und dann gab es aus dem Community Crowdfunding System, dem CCS, auch noch ein paar Aktualisierungen. Das eine ist bei Triptych, da hatten wir ja hier auch schon drüber gesprochen, da soll ja diese Ringgrößen von über 100 bei gleichbleibender Transaktionsgröße ermöglichen. Und da gab es jetzt ein Proposal, dass quasi weitere Optimierungen das Ganze noch effizienter gestalten könnten. Das heißt, da gibt es jetzt eine zusätzliche Finanzierungsrunde. Das ist aber noch nicht, also das ist noch nicht in der Finanzierung, sondern noch in der Diskussion. Was aktuell in der Finanzierung ist und auch schon durchfinanziert wurde, ist dieses TX Street. Habt ihr euch das mal angeguckt? Ja, kenne ich das Tool. Fand ich auch cool. Also ich habe es mir auch mal angeguckt. Ich meine, also es hat jetzt nicht wirklich einen Mehrwert, aber es ist natürlich ganz nett, sich das mal anzugucken. Und gerade so im Vergleich der TX Street, die Domain ist also TX wie Transaction und dann Street wie englisch Straße, beides zusammengeschrieben, .com. Und das animiert halt so, also ist so ein animiertes Comic mit zwei Fahrspuren, wo halt zwei Kryptowährungen, eine links, eine rechts, quasi dargestellt werden und die einzelnen Blöcke dann sich der Blockchain anschließen. Also ist jetzt blöd im Podcast per Audio zu erklären, muss man sich wohl mal selber angesehen haben, aber auch da findet ihr den Links in den Link in den Shownotes. Boah, okay, es ist nur eine Animation. Ich hab gerade einen Schock bekommen, ey. Weil mein Projekt auch mit TX anfängt. Okay. Ja gut, also TX in Kryptowährungen, ne, bietet sich ja an, da wird es wohl viele Projekte geben. Ich habe das gerade mal getestet mit dem QR-Code reinziehen. Also keine Ahnung, wie ich drauf gekommen bin, aber das funktioniert nicht. Aber tatsächlich ist es so, dass du mit der neuen Release der GUI Wallet dann so ein kleines Symbol hast in dem Adressfeld, wo dein Bildschirm markiert ist. Und wenn du darauf klickst, ScanDeck macht ja so quasi einen Screenshot von deinem Bildschirm und sucht da den QR-Code raus und fügt dann gleich die Adresse ein. Zum Beispiel auch, wenn der Betrag da mit drin ist oder was kann man da noch reinmachen? Eine Beschreibung und Recipient Name. Das unterstützt ja dieses Monero Doppelpunkt, dieses Adressding, ne? Wisst ihr, was ich meine? Ja. Die URI. Genau, die URI. Danke, Alex. Also für mich ist das ein geiles Feature. Ja, machst du auf jeden Fall bequemer, ne? Also statt das alles irgendwie copy-paste, die Adressen hin und her zu schieben und wenn da auch nur ein Zahlendreher oder ein Buchstabe vergessen wurde, ist ja die ganze Transaktion hinüber. Also von daher macht es schon wirklich Sinn, das möglichst einfach zu halten. Ja. Ich wollte noch kurz was zu dem Triptych Research Proposal sagen. Weil da gab es nur eine kleine Kontroverse in der Community, weil das Proposal ja eigentlich den Sarang Noeta financen soll. Aber das Proposal wurde eingereicht vom Diego Salazar, also Rera, wer ihn unter dem Namen kennt. Und da gab es eben die Kontroverse, ja, warum macht man das so, dass praktisch der Rera den Sarang anstellt, fulltime unter seinem LLC. Ja, der Rera hat ja hier CypherStack LLC, also ein Unternehmen praktisch in den USA. Und dass man hier halt, beziehungsweise manche Leute in der Community haben sich dann auch nicht aufgeregt, aber Bedenken geäußert, dass es halt nicht so sein soll wie bei Blockstream und Bitcoin, dass du halt so ein paar Unternehmen hast, die sehr nah am Core-Team dran sind und die dann halt Einfluss haben. Und der Grund, warum die das aber so gemacht haben, ist eben, weil der Sarang, der lebt ja von den CCS-Proposals, aber aktuell ist es halt so, wenn er da immer die selber reinstellt, dann ist er halt selbstständig in den USA und kriegt dann diese ganzen Benefits nicht. Also, was weiß ich, Retirement, also Rente und was da nicht alles noch mitkommt. Deswegen will der halt ein Angestellter sein. Und gestern in dem Clubhouse wurde auch ein guter Vorschlag dann geäußert. Ich fand den fand es eine gute Idee, deswegen will ich das hier mal wiedergeben. Und zwar war der Vorschlag, dass man das ja Unternehmen im Monero-Space, jetzt zum Beispiel Cake Wallet oder MyMonero oder eben auch CypherStack, können ja praktisch die Researcher anstellen und die Kosten kompensieren lassen durch die CCS-Proposals. Das heißt praktisch, der Cake Wallet würde dann sagen, okay, wir stellen jetzt Sarang für ein Jahr ein und schlüsseln jetzt auf und zahlen dann auch Steuern, ja, und dass der halt seine ganzen Benefits da kriegt. Aber trotzdem halt, dass es nach wie vor von der Community finanziert ist. Fand ich ein ganz gutes Workaround durch die Situation, die da jetzt halt entstanden ist. Vielleicht nur für den einen oder anderen, der da was auf Reddit mitbekommen hat, dass sich da ein paar Leute kritisch geäußert haben. Das war jetzt nicht, weil die Sarang doof finden oder den nicht unterstützen wollen, sondern es geht halt nur um die Art und Weise, wie hier das Geld geleitet wird. Genau. Das hatten sie ja, glaube ich, in dieser, also ich habe das gerade nochmal aufgemacht, die haben ja auch in dieser Discussion darauf hingewiesen, ne? Also dieser Konflikt of Interest, den sie da nochmal beschrieben haben, wo genau das drinsteht, ja. Ich weiß aber jetzt, also ich kenne mich ja in amerikanischem Steuerrecht nicht aus, aber hier wäre das ja irgendwie komisch, ne? Also das heißt, wenn ich jetzt als Unternehmer eine Spende entgegennehme und davon meine Angestellten bezahle, weiß ich gar nicht, ob die Spende dann nicht auch steuerlich berücksichtigt werden müsste als Einnahmen. Wahrscheinlich ja. Also das heißt, auch darauf müsste ich dann Einkommensteuer zahlen, aber keine Ahnung. Wollen wir jetzt, glaub ich, ja keine Spende, oder? Naja, die CCS, ja gut, ist auch wieder eine Frage, stimmt. Es ist ja eigentlich keine Spende. Ich würde es eher so als Fremdkapital sehen. Ja. Ich verstehe nicht, was das Problem ist. Vielleicht kann mir das nochmal jemand erklären. Ich glaube, das hat Alex, mach du. Ja, ich wollte einfach hier mal kurz den Paragraphen vorlesen mit dem Conflict of Interest bei dem Proposal eben. Und die schreiben hier, after some discussion on IRC, I have added this section at the end to clarify that I, Diego Salazar, owner of CypherStack and employer of Sarang Nueta, am also paid by the general fund to work for the core team. Also, ne, Diego selber kriegt sein Kapital auch aus dem general fund vom CCS und er stellt aber auch den Sarang an. Ja, das ist praktisch sein Angestellter. I have powers to merge in the CCS, but only to do so with permission from Luigi 1111, who oversees the whole CCS system. I recuse myself from any sort of merging or moving process with this CCS proposal due to the conflict of interest. Also, ne, wenn er selber hier praktisch die Proposals mergen kann, praktisch in die Funding Stage heben kann, dann könnte es halt einen Conflict of Interest geben, dass er da halt das viel leichter hat als, keine Ahnung, Leute jetzt wie du und ich, die jetzt halt nicht diese Macht haben. Verstehst du es jetzt, San? Ich glaube, ja. Also, mal grob zusammengefasst, also, sagen, so es geht viel, ja einfach so um Formalien wegen Angestelltenverhältnissen. Aha, okay. Also, so wie ich es verstanden habe, Diego hat ein Unternehmen und das CCS läuft darüber und er hat Sarang angestellt und er würde das CCS-Geld über seine Firma laufen lassen. Aus welchen Gründen auch immer, warum Sarang jetzt bei CypherStack arbeitet oder employed ist, weiß ich nicht. Ist ja auch egal, aber so habe ich es verstanden. Es ist nicht das CTS-Geld, es ist das Geld vom General Fund von Monero. Ja, nicht ganz. Also von diesem konkreten CCS, das Geld würde ja auch darüber laufen. Also er sagt, ich, Diego, bin Owner von CypherStack und Arbeitgeber von Sarang. Ich gebe hiermit Ich sage, also er sagt, ich werde bezahlt vom General Fund. Ja, der General Fund ist vom Core-Team. Genau, aber er hat aber trotzdem Power über den CCS. Er möchte es aber vermeiden, damit er den Conflict of Interest vermeidet, was ja auch Sinn macht, weil er würde dann Geld nehmen, für, um Sarang zu bezahlen und alles, aber Luigi hat ja letztendlich das Sagen und er hätte ihm wohl Permissions gegeben. Und trotzdem sagt er, ich werde CCS aber nicht anfassen, weil das Merging und die Movings der Funds sollte Luigi machen quasi, damit ich nicht im Conflict of Interest bin, weil er würde ja Geld abzwacken für sein Unternehmen. So habe ich das verstanden. Genau. Ja, also da wir werden natürlich auch den Discussion-Thread auf GitLab hier in den Shownotes verlinken, da kann man sich das mal komplett durchlesen, weil ich denke, dass relativ viel Infos halt noch so in den Details für die Leute, die sich da genauer mit beschäftigen wollen. Ich finde das gut. Ich finde das gut, weil das ist gut. Das ist kommerzialisieren von Dingen in Monero. Also wenn ich ein CCS aufmachen würde, würde ich dann auch idealerweise mit einer Firma ankommen, weil es einfach mehr Sinn macht. Was ist denn mit TX Street? Haben wir dieses CCS gerade schon erwähnt? Ja, das haben wir schon erwähnt. Okay. Ich wollte nur dazu nämlich noch was sagen. Und zwar, ich finde 9.600 Euro echt viel Kohle dafür. Fand ich ehrlich gesagt auch. Deswegen habe ich es da nochmal mit reingeschrieben in die Shownotes. Also 9.600 ist natürlich schon eine Hausnummer für so ein animiertes Dingsi. Für TipXMR haben wir so viel nicht genommen. Zumindest nicht vom damaligen Monero-Preis. Ne? Also gut, wir haben auch viel zu wenig quasi, ja, was heißt verlangt? Ich meine, TipXMR ist jetzt nicht irgendwie was Monero besser macht. Es ist halt so ein Ökosystemprodukt. Wir haben uns halt trotzdem damals dazu entschieden, CCS zu machen, weil wir halt nicht gearbeitet haben nebenher. Und ja. Ja, also ich finde auch, also eigentlich würde ich sogar sagen, TipXMR hat schon doch deutlich mehr Wert als TX Street, weil mit TipXMR kannst du halt auch Dritte ermächtigen, etwas zu tun, was sie vorher nicht tun konnten. Wohingegen bei TX Street, da kannst du halt auf den Bildschirm gucken, passiv, und das war's. Aber ich meine, derjenige, der die Summen aufgerufen hat, der hat sich da vorher Gedanken drüber gemacht, und diejenigen, die es finanziert haben, die haben sich hoffentlich auch Gedanken darüber gemacht, und dann ist das eben so. Also ich finde das jetzt weder verwerflich noch viel. Also ja, doch viel finde ich schon, aber ich finde es überhaupt nicht verwerflich, und ja, wenn das so ist, dann ist das so. Leute, das ist so ein Thema, das kann einem extrem auf den Sack gehen. Ich meine, lass den Markt doch einfach sein, was die Leute machen wollen, sollen sie doch machen. Ich meine, wo ist das Problem? Ich verstehe nicht, warum immer diskutiert werden muss. Das ist zu viel, das ist aber zu wenig. Ihr schaut euch doch auch nicht Bitcoin an und denkt euch, ja, 60.000 ist aber zu viel, da würde ich aber jetzt nicht einsteigen. Es ist, was es ist. It is what it is. Deswegen brauchen wir nicht darüber reden. Also ich rede schon gern darüber. Aber ich stimme dir natürlich... Das macht keinen Sinn. Das regt mich voll auf, jedes Mal, weil ich habe es selbst durchgemacht. Und dann reden irgendwelche Leute über irgendwelche Preise, von denen sie keine Ahnung haben und denken, das ist zu viel. Ja, wenn es zu viel ist, dann spendet einfach nicht. Also, ich finde, um ehrlich zu sein, hast du recht. Aber Krisha, beim nächsten Proposal verlangen wir einfach mehr. Ich wollte trotzdem das halt hier anbringen. Und das ist ja das, was idealerweise passieren sollte. Je mehr, desto besser, weil je mehr, desto schneller wird dein Produkt auch fertig, wenn es ehrlich gemeint ist. Ja, ich glaube, über die anderen Proposals haben wir teilweise schon gesprochen. Also es gibt noch gerade das Proposal Perfect Peer-to-Peer Protocol from Button to Top, wo jemand... Genau, dieses Anon-Projekt, ja. Genau, jemand Anonymes möchte da das komplette Peer-to-Peer-Protokoll in Monero neu schreiben. Darüber haben wir schon mal gesprochen, deswegen gehe ich jetzt nicht näher drauf ein. Für die Feather Wallet gibt es eine zweite Proposal-Runde, die beschäftigt sich mit der Entwicklung in Q1, was eigentlich ja schon vorbei ist. Ja, aber der letzte Milestone ist noch nicht erreicht. Aber wahrscheinlich ist der schon erreicht und wurde nur noch nicht ausgezahlt. Dazu vielleicht auch nochmal, also Feather Wallet, ich weiß, wir haben da wahrscheinlich schon mal drüber gesprochen, aber wenn ich das richtig verstanden habe, ist das doch einfach nur just another GUI Wallet, oder? Also ich habe jetzt nicht gesehen, was daran irgendwie groß anders sein sollte. Außer, also, dass der ja Fokus auf Benutzerfreundlichkeit liegen soll, wobei ich finde, dass die originale GUI Wallet schon extrem benutzerfreundlich ist. Ja, gut. Wenn du findest, dass die benutzerfreundlich ist, ist vielleicht auch schon ein bisschen, weil du sie kennst und dran gewöhnt bist. Also ich kenne Leute, sein, wenn ja. die zum ersten Mal benutzen, die da gar nichts checken. Aber und ist bei Feather Wallet nicht auch Standard per Tor? Genau. Ich finde, es so das größte Argument für die Feather Wallet einfach. Ah, okay, schon. Das hatte ich vorhin, als ich da noch mal hinterher gegoogelt habe, hatte ich das nicht gefunden. Aber das wäre natürlich ein starkes Pro-Argument, ja. Und Debian-Package sehe ich hier gerade, Till. Ja gut, aber also das ist ja eh optional. Ne? Also das kann ja rein theoretisch jeder mit seiner Software machen. Der muss halt nur einen Maintainer finden, der es mit einbaut. Mhm. Ja. Also was die Feather Wallet zum Beispiel hat, die hat jetzt auch schon seit längerem, dass du halt mehrere Destinations, also mehrere Recipients haben kannst. Genau, ich hatte die Feather Wallet auch immer so als Power-User-Wallet verstanden, obwohl ich sie selber noch nie benutzt habe. Aber der Seth Simmons ist da ein richtig großer Fan davon und chillt die immer. Ja, du kannst zum Beispiel auch... Ja, das widerspricht ja eigentlich dem Konzept. Ne? Also wenn du sagst, das wäre quasi so die Prosumer-Variante, also in der Eigenbeschreibung war ja, möglichst benutzerfreundlich zu sein. Ja, vielleicht benutzerfreundlich mit den Power-User-Features. Weiß nicht. Ja. Also ich bin auch ein Fan von der Wallet. Ich habe die auch schon mal benutzt und empfehle die auch gerne weiter. Also wenn ich das richtig verstanden habe, dann hat der Entwickler ja bis jetzt in Gänsefüßchen auch nur eine Alpha und eine Beta rausgebracht. Ne? Also das heißt, eine offizielle Release gab es ja noch nicht. Das wäre ja wirklich mal spannend, wenn das dann soweit ist, die echt mal so featuremäßig in so einer Tabelle gegenüberzustellen. Was kann die eine, was kann die andere, um das mal so abzugleichen. Ja, das könnten wir echt mal machen. Das reichen wir dann nach, wenn also, es soweit ist. Hier aus dem Proposal, was mich direkt anlacht, wo er schreibt, what I want to work on, more exchange integration, zum Beispiel local Monero, super cool. Easy to use multisig, ja, also finde ich auch richtig cool, weil mit der GUI wüsste ich jetzt zum Beispiel nicht, wie ich das machen soll. Multi-destination transaction, sync over clearnet and broadcast transactions over Tor. Das sind schon so ein paar Sachen. Also ich muss sagen, ich habe die GUI aber auch schon ewig nicht mehr benutzt, die ich aber früher in der GUI vermisst habe. Ja. Oh. Was auch noch ist, er möchte gerne mit den Entwicklern von Tails OS sprechen, um die Feather Wallet vielleicht per Default mit in Tails zu integrieren. Das wäre natürlich richtig geil. Ja, ist irgendwie long overdue, dass eine Monero Wallet bei Tails standardmäßig mitkommt, habe ich das Gefühl. Ja. Haben die eine Bitcoin-Wallet? Ja, haben sie. Ja, okay. Aber, also, ich weiß jetzt nicht, welche, oder wisst ihr, welche Bitcoin-Wallet die nutzen? Electrum. Okay. Ja, dann, was noch aktuell in der Umsetzung ist, ist ja das Projekt Farcaster, also der Monero Atomic Swap. Und da wurde jetzt vor 9 Tagen war es, glaube ich, der Milestone 1 erreicht. Also das ganze Ding wurde ja aufgesplittet in 3 Milestones. Davon ist der erste jetzt abgeschlossen. Und ich habe noch mal nachgeguckt. Also die komplette Umsetzung soll ja bis Quartal 2021 abgeschlossen sein. Das heißt, das wäre am 30. Juni. Das heißt, das ist alles gar nicht mehr so weit weg und schon recht greifbar. Und der hat ja, also der Milestone 1 ist abgeschlossen und in dem gleichen Post auf Reddit, den wir natürlich auch verlinken werden, hat er auch geschrieben, dass quasi mit den anderen Milestones, also dass da auch schon die Arbeit begonnen hat. Also ist jetzt nicht mit 1 fertig und macht dann 2 und 3, sondern der hat die alle schon parallel angefangen und das scheint wohl einigermaßen in der Terminschiene auch zu laufen. Das stimmt mich sehr positiv. Ja. Ultra sick, vor allem in Kombination mit dem Haveno, was wir auch noch später ansprechen werden. Ja. Jetzt haben wir den Tipp XMR. Ihr hattet den ja eh gerade schon angesprochen. Gibt es da was Neues, was ihr noch mitteilen wollt? Ja, ich habe einen Blog-Eintrag veröffentlicht. Könnt ihr auf tippxmr.live nachlesen. Wir sind da jetzt fertig mit Tailwind CSS rauszuschmeißen, also das CSS-Framework, was wir benutzt hatten, ist jetzt raus. Dafür haben wir jetzt nur noch AntDesign drin, was ja viel besser ist, weil es halt mehr Funktionalität out of the box mitbringt. Und wir haben auch angefangen, Redux zu implementieren für unser State-Management. Also ja, da sind wir auf jeden Fall schon ein bisschen weiter. Wir haben jetzt auch eine Orga auf GitHub eröffnet. Da könnt ihr auf github.com/tippxmr alle Repos sehen, die zu unserem Projekt dazugehören. Das ist zum Beispiel das Backend, das Frontend, die Webseite und noch so ein paar andere Geschichten. Wenn ihr da einfach mal, also für die Leute, die vielleicht programmieren können unter euch, JavaScript, TypeScript, guckt euch das mal an. Vielleicht habt ihr Lust, da auch mal einen Pull-Request zu machen. Alex, hast du einen CCS? Ein CCS für TippXMR? Ja. Ja, das hatten wir letztes Jahr im späten Sommer gestartet und gefundet bekommen. Ah, ist schon komplett gefundet. Okay. Ja, ging auch relativ schnell, innerhalb von einer Woche oder so. Ja, gratulation. Innerhalb von zwei Tagen. Ja, das ist richtig krass. Ich wollte nur sagen, für mich, ich als kleines Küken hier, ich muss echt sagen, als ich mit Krisha die Idee hatte, habe ich gerade so NPX Create React App gelernt gehabt. Und mittlerweile durch TippXMR habe ich so unglaublich viel gelernt im Programmieren und über JavaScript und dieses ganze Web-Development-Zeug, dass ich, ich habe so das Gefühl, die Rate, mit der wir Code schreiben können, beschleunigt sich halt dadurch auch, dass meine Fähigkeiten mit der Zeit halt sich verbessern. Ja, ich kann mich noch erinnern, letztes Jahr in der Gruppe war, da hatten wir über Python und so gesprochen, ne? Dass du damit anfängst, dass du mal damit rumprogrammierst und guck mal, wie weit du jetzt bist. Das ist das Beste, was man machen kann. Die Praxis, die bringt einen weiter. Monero sei Dank. Yes. Ja, es macht mir auch riesig Spaß, Alex, mit dir und Jonas da weiter zu programmieren. Ich hoffe, dass wir dieses Jahr auf jeden Fall noch ein fettes Release feiern können. Das wäre jetzt auch so meine nächste Frage. Habt ihr da aktuell irgendwie schon Aussichten, wann da die ersten Dinge, die das Licht der Welt erblicken? Also ich habe so das Gefühl, es wird länger dauern, als es uns lieb ist, bis wir irgendwas Funktionierendes auf die Beine gestellt haben, weil einfach so viele Zahnräder da ineinander greifen müssen, weil wir halt eine Datenbank im Backend haben für die ganzen Streamer, die sich dann da anmelden können. Also letztendlich, wir machen ja nicht nur ein Projekt, was eine Person dann praktisch auf einem VPS hostet für sich selber, sondern wir machen ja eigentlich sowas Nextcloud-artiges, dass du praktisch einen Service auf dem VPS hast, wo andere Leute sich anmelden können, wo du letztendlich als Hoster damit noch Geld verdienen kannst. Und das ist schon krass, irgendwie so, dass diese ganzen Logiken so zu verbinden halt, dass es funktioniert und dann am Ende kommt wahrscheinlich noch Security Audit oder was weiß ich und dann muss man wahrscheinlich noch das ganze Frontend mal glattziehen und keine Ahnung, Feedback von Leuten reinholen, aber ich habe da echt ein paar nice Ideen für noch Features, die wir einbauen können, deswegen ich bin echt hyped und ich hoffe, dass wir 2021 ein MVP rausbringen. Ja, wir haben jetzt auch noch eine UX-Designerin, die wird uns auch noch dabei helfen können, die Software halt richtig, richtig nice zu gestalten, weil ich bin großer Fan von ansprechenden User-Interfaces. Das macht alles so viel besser, finde ich. Genau, letztendlich die Zielgruppe sind ja Streamer, die mit Monero eigentlich nichts am Hut haben, die ihr League of Legends Livestream machen wollen auf Twitch und die wissen, wie sie mit OBS umgehen, die vielleicht mit Streamlabs Erfahrung haben, aber ja, dieses ganze Krypto-Gezeug, da möchten wir halt möglichst viel Komplexität rausnehmen, dass es für die so einfach wie möglich ist. Ja, wir haben ja gerade schon über die Updates von den Wallets gesprochen. Ich hoste ja so ein paar Full Nodes, sowohl fürs Mainnet als auch für das StageNet. Und ich verwende da teilweise Docker-Images. Und was mich daran stört, ist, dass die Leute, die diese Docker-Images maintainen, die nicht immer gleich aktualisieren. Und ich bin halt jemand, ich kriege das sofort mit, wenn es ein Monero-Release gibt. Ich könnte sofort halt ein Docker-Image bauen. Und deswegen habe ich gedacht, komm, fork ich doch mal das Repo von dem, wo das Docker-File drin ist, mit dem ich die Images immer baue. Und klar, ich habe dann mein eigenes Repo schnell aufgesetzt, ein paar Anpassungen gemacht. Und jetzt kriegt ihr bei mir auch die Monero Full Nodes als Docker-Image. Und ich pflege die halt wesentlich schneller, wenn es ein Update gibt. Das heißt, du hast quasi dein Image committed und auf Docker Hub uploaded. Ja. Okay, nice. Kriegen wir den Link oder? Ja, der Link ist in den Show Notes. Und das Coole ist, sobald ich eine Änderung in GitHub committe, wird bei Docker Hub automatisch das Image gebaut und ist dann verfügbar. Verstehe ich das jetzt richtig, dass ich, also ich bin so ein kleiner Docker-Noob, ich benutze gerne Portainer, kann ich dann da einfach eingeben, so Monero Full Node und kann dann auf dein Image da zugreifen? Genau, also du kannst da reingehen und sagst Pull Image Hundehausen / Monero minus Full minus Node und dann startest du das Image und du hast eine Full Node am Laufen. Cool. Okay, und die Volumes kann ich dann selbst anhängen, wenn ich Blockchain hosten im Lokal haben will. Genau, das kannst du halt nach deinen machen, wie du willst quasi. Mhm. Aber du müsstest nicht mal ein Image, du müsstest nicht mal ein Volume selbst einhängen, du könntest einfach auch das Image so starten, ohne irgendwelche Volumes, und dann würde der ein Volume bauen. Aber dann auch immer die Blockchain runterladen komplett, weil der das Volume neu macht. Genau, das wäre halt doof, wenn du updatest. Updaten kannst du dann einfach, du sagst dann wieder Docker Pull, Hundehausen / Monero minus Full minus Node, Doppelpunkt Latest. Und also genau, das machst du und dann fährst du den Container runter und wieder hoch, startest ihn wieder. Dann nimmt er immer das neueste Image. Oder du hast sowas wie Watchtower aktiviert, dann, ich glaube, Watchtower ist standardmäßig so konfiguriert, dass er alle 24 Stunden schaut, ob es ein neues Image gibt mit dem entsprechenden Tag und dann holt er das, reißt den Container ab und baut den Container wieder auf. Wie heißt das? Watchtower? Watchtower, ja. Docker, okay. Und das Gute ist, die Images prüfen auch den Hash, also die laden quasi die .bz2-Files runter vom GetMonero-Server und der Hash wird aber auch immer gegengeprüft. Das ist auch sehr nice. Also falls jemand mal die Dateien austauscht auf dem Server, dann würde mein Docker-Container nicht starten oder das Image erst gar nicht gebaut werden. Ich check das mal gerade auf Docker ab. So, sollen wir mal zu unserem Hauptthema kommen, könnte man sagen heute. Und zwar, Signal von Signal Messenger hat eine Partnerschaft mit MobileCoin. MobileCoin möchte benutzerfreundliche Zahlungen anbieten in Signal, die anonym sind und privat. Und dazu haben sie Monero geforkt und komplett in Rust umgeschrieben. So, das klingt ja jetzt erstmal ziemlich nice, weil Monero ist ja eine geile Kryptowährung. Aber warum haben sie einen Fork gemacht und nicht Monero direkt benutzt? Tja, Alex, was wurden da für Gründe genannt? Für Gründe, warum sie jetzt Monero nicht genommen haben? Ja. Weil Moneros Codebase total, verkneifen jetzt den Fäkalausdruck, aber ihr könnt es euch alle denken, ist. Das ist zumindest einer der Gründe, beziehungsweise diese ganze Geschichte ist ja nicht so ganz, oder stinkt so ein bisschen für mich, weil auch das auf der GitHub-Seite von denen wird Monero halt nicht erwähnt, sondern sie sagen, ja, wir sind ein Crypto-Node-Coin, haben aber dann trotzdem so Sachen wie Ring Confidential Transactions beziehungsweise Bulletproofs drin und Dandelion, glaube ich, und so Innovationen halt, die in Crypto-Node nicht spezifiziert sind, sondern halt aus Monero vorgehen. Und ja. Ja, und auf Twitter hat einer der Entwickler geschrieben, die Monero-Codebase ist richtig kacke und MobileCoin hat nicht eine einzige Zeile Monero-Code in sich. Das Tolle ist ja aber, dass sie es in Linie halten mit dem Ethos von Bytecoin, und zwar haben sie einen 100%igen Pre-Mine, der zu 80% an Signal geht, meine ich, also 80% der Coins, und 20% der Coins werden jetzt glaube ich, in der nächsten Zeit verhökert. Ja, also alleine das, ja, ich meine, das mit Monero, gut, das tut meinen Gefühlen weh, aber da würde ich noch drüber hinwegkommen. Ich finde, Signal ist eigentlich ein ganz guter Messenger. Aber mit dem Pre-Mine, das ist dann doch irgendwie zu viel für meinen Geschmack. Es zeigt zumindest für mich den Weg, den sie gehen wollen, eher proprietär und, was nicht automatisch heißen muss, Closed Source, aber eher proprietär und mit dem Pre-Mine, das sagt schon eigentlich aus, dass sie das Ganze monetarisieren möchten und vor allem im Signal halten möchten. Also es ist jetzt nicht so, dass du auf Pre-Mine verzichten willst und dann das Ding einfach public machen willst und wie Monero oder Monero selbst, wo jeder einfach minen kann und dann bildet sich ein Markt. Ich glaube, die wollen das wirklich unter Kontrolle halten, so wie Ripple, ne? Was dazu Cripple wurde, genau deswegen. Ja, und wisst ihr, was krass wäre? Wenn man die Market Cap von Mobile Coin ausrechnen würde bei dem aktuellen Preis, wenn alle Coins mal verfügbar sind, also circulating wären, dann wären das aktuell 14 Milliarden US-Dollar und somit wären sie auf Platz 10 von allen Kryptowährungen auf CoinMarketCap. Zur Erinnerung, Monero ist gerade Platz 26. Und natürlich, genau das ist der Grund, warum Market Caps oder M Caps so eine beschissene Rechnung sind. Mach einfach genau den Supply so hoch wie möglich und dann bist du direkt auf Top 1 und könntest sogar BTC toppen. Ganz meine Meinung. Da ist keine Liquidität dahinter, ne? Das Ding wird ja kaum getradet. Nee, nicht. Ich meine, ich kann es ja auch auf dem Markt, siehst du es ja. Das ist super easy zu manipulieren. Es müssen sich nur zwei Whales treffen, die genug Geld haben. Der eine verkauft, er hat bei 10.000 verkauft und jetzt macht er die Orderbook voll bei 60.000 und plötzlich haben wir einen Sprung von 4.000-6.000% gehabt und das reflektiert sich dann in dem Market Cap. Aber es ist nur vielleicht $1 Geld geflossen, so wirklich an Cashflow. Und deswegen ist die Rechnung halt für mich einfach nur useless. Ja, stimme ich dir hundertprozentig zu. Und der andere Punkt war doch, dass sie hier auf der einen Seite die ganzen US-Customer ausschließen, ne, dass da schon mal so Geofencing betrieben wird praktisch. Wenn du ein User in den USA bist, dann kannst du das nicht nutzen mit Mobile Coin. Und auf der anderen Seite haben sie doch auch irgendwie so ein Slide in der Präsentation drin gehabt, dass sie hier mit Governments und so weiter kooperieren wollen, was so ein bisschen eine Backdoor implizieren würde. Ja, dabei sagen sie, sie sind nicht, also sie zensieren nichts. Das finde ich ein bisschen komisch. Du kannst doch nicht sagen, ja, wir sind eine anonyme Währung, aber wir schließen euch aus. Wie dezentral ist das denn? Null, gar nicht. Das ist 100% zentralisiert und pre-mined. Ja. Für mich riecht es nach Scam. Es riecht nicht, es stinkt nach Scam. Ich will nicht sagen Scam, aber eine Sache ist interessant in ihrem White Paper. Und zwar dass die Art und Weise, wie sie ihr Key-Management machen wollen. Sie wollen ja Mobile Coin in einem SGX Environment laufen lassen. Die Idee ist jetzt nicht neu, aber es zeigt, in welche Richtung. Stopp mal, Svan, kannst du kurz erklären, was ein SGX ist? Okay, also das ist so eine Art Secured Environment, also ist das auf Hardware-Ebene, wo die Hardware, beziehungsweise die CPU, die einen bestimmten Bereich im Register reserviert und so schützt, wie das Memory quasi, sodass du eben nicht auf andere Prozesse oder Memory-Bereiche von einem anderen Prozess zugreifen kannst. Und dieser Prozess würde dann komplett isoliert und sandboxed innerhalb dieser CPU laufen. Und das wird von denen benutzt, um die Keys drin zu halten. Denn du hättest, also du würdest die Keys nicht selber halten, sondern diese Keys würden dann in diesem SGX-Environment laufen. Das sagt mir, dass du wahrscheinlich auch die Mobile Coins so per se nicht besitzt, denn not your keys, not your funds, sondern du bist so eine Art, du hast einen Proxy, der für dich on your behalf die Keys managt. Und das ist, da musste man halt wohl einen Kompromiss finden, wie man das macht. Und am besten wäre das eben in so einer SGX-Environment. Denn dasselbe oder ähnliches hat nämlich auch, wie heißt diese Software nochmal von dem Andrew? Polkadot. Polkadot möchte das auch machen. Und generell ist so die Richtung Trusted Environment, Trusted Computing, wird immer mehr Wert gewinnen in der Kryptowelt. Das ist so meine Vision so von der Zukunft. Ich habe hier gerade mal eine Google-Suche gestartet und möchte euch eine Schlagzeile vorlesen vom November 2020. Vault Pillager Attack can manipulate Intel CPUs SGX. Experts found a way to create a super malware implemented in Intel's Software Guard Extensions, SGX. Intel's SGX is vulnerable to an unfixable flaw that can steal irgendwas, ne? Also, Mich macht das alles sehr skeptisch. Wikipedia-Link einfach mal gepostet, da wird, werden auch die Attack-Szenarios erläutert und was das eigentlich ist, dieses Software Guard Extension. Super, packen wir mit in die Shownotes. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber für mich gibt es kein Gefühl von Sicherheit. Weiß nicht. Also das Gefühl ist sowieso schlecht, weil es zentralisiert ist, aber es zeigt mir, dass wir in die richtige Richtung gehen. Weil ich höre immer mehr davon jetzt, von diesem SGX und Trusted Computing, als würde irgendwie die ganze Kryptowelt sich irgendwie synchronisieren und in eine Richtung laufen. Und ich habe es von Polkadot gehört, ich habe es von Scriptless Scripts gehört, auch Andrew natürlich, der das präsentiert hat, wahrscheinlich deswegen ja auch Polkadot, weil er ja der Founder davon ist. Und das ist wohl irgendwie die Zukunft, dass du eben alles überall laufen lassen kannst, als wäre es dein Computer, weil die Keys so secured sind in diesem Trusted Environment, dass du quasi jede Maschine auf der Welt, die einfach nur idelt, die einfach nur, ja, wo die CPU einfach nur idelt, könntest du rein theoretisch nehmen und Transaktionen machen mit deinem Lieblingscoin. Und das muss hier auch noch nicht mal Mobile Coin sein. Das könnten wir auch machen mit Monero, wenn wir wollten. Wir müssten es einfach nur mal tun. Also was ich damit sagen will, ist, das Konzept ist nicht verkehrt. Das ist die Zukunft. Nur in diesem White Paper wird es halt erwähnt für einen zentralisierten Coin und deswegen jetzt auch nicht so der Burner. Aber sind diese SGX, die sind doch von Intel. Ich meine, das ist doch dann auch um den Manufacturer zentralisiert. Ja, genau. Das sind die Intel- oder CPU-Hersteller, die eben so ein Trusted Computing Environment bereitstellen. Ja, aber Intel ist ja jetzt nicht der vertrauenswürdigste Hersteller. Die hatten ja schon öfter mal so ein paar Geschichten, wo dann, was weiß ich, Computer abgedatet werden können, obwohl sie gar nicht wirklich angeschaltet sind und so. Ja, keine Ahnung. Das ist Hardware-Ebene. Da verlasse ich mich auf die ganzen Cracks, die wissen, was sie da tun. Ja, aber also nach dem Motto Don't Trust Verify ist ja bei Hardware relativ schnell Sense. Und ich habe auch immer noch nicht verstanden, was passiert, wenn mir der Eimer Wasser in den Rechner läuft, was da mit meinen Keys passiert. Ja, die werden das schon gut machen. Ja, dann ist gut. Weißt du, wenn du nicht mehr weißt, was du sagen sollst, ja, ich weiß es nicht. Wenn ich es wüsste, ich würde es dir gerne sagen, aber ich kann mir vorstellen, dass es einfach nur so eine Art flüchtiger RAM ist und sobald dein CPU oder du deinen PC killst, ist alles einfach flüchtig und weg. Ja, also wie gesagt, ich einmal aus dem Aspekt, den Alex gerade angesprochen hat, ne, das ist irgendwie ein Anbieter, der eine US-Firma ist, wo jederzeit die Regierung hingehen kann und sagen kann, pass mal auf, hier gerichtliche Anweisung, du machst jetzt mal bitte XYZ. Das Risiko sehe ich, dann ist das Ganze closed source. Das heißt, es kann gar nicht wirklich validiert werden, was da auf Hardware-Ebene passiert. Und ich weiß nicht, was passiert, wenn die Hardware aussteigt, wie sich das dann auf meine Guthaben und Coins auswirkt. Also von daher, ich weiß auch nicht, ich vertraue dem ganzen Gerümpel da eher weniger. Und ich meine, was ich an Mobile Coin natürlich interessant finde, ist, das ist ja quasi so die Verschmelzung von Messenger und Wallet. Das hat ja auch irgendwie was für sich, ne? Aber ich meine, wie oft hat man den Bedarf, dass man jetzt via Messenger Kohle irgendwo hinschicken will? Also ich weiß, ihr hattet das ja hier in der Telegram-Gruppe mit diesem Tippbot. Ja, also das kann ich ja noch irgendwie nachvollziehen, aber ich weiß nicht. Der große Unterschied ist ja, dass wir mit dem Tippbot den Coin selbst moven. In dem Fall, also Monero in dem Fall als Currency. Im Falle Mobile Coins ist es ja so, dass das wahrscheinlich eher ein Utility Token ist für die Applikation und das kommt einfach nur nebenbei. Also es geht nicht um Mobile Coin selbst, sondern Mobile Coin ist der Utility Token für alles, was du dann für InSignal machen kannst. Und Utility Tokens, das gibt's überall. Ja, aber okay, dann wäre jetzt, also bezahle ich dann für irgendwelche Sticker-Packages oder Smileys, bezahle ich dann in Mobile Coin oder? Ja, was auch immer du damit machen willst. Also du kannst das wahrscheinlich kannst deine Mobile Coins jetzt nicht nehmen und auf dem Exchange dumpen. Aber da ja Utility Token. Aber du kannst wahrscheinlich innerhalb der App damit converten, austauschen oder tauschen mit anderen Usern, Emojis bezahlen. Weiß nicht, was Signal damit vorhat, aber es ist ganz klar ein zentralisierter Utility-Token, mit dem Signal etwas monetarisieren möchte. Otherwise there's no point in having a, you know, Utility-Token. Oh, okay. Also das wäre quasi so, wenn ihr TippXMR macht, was ja auf Monero läuft, aber ihr hättet irgendeine Möglichkeit auf diesem Base-Coin, Monero, eure Wrapped Coins irgendwie zu moven, also Utility Tokens. Das heißt, jeder, der TippXMR nutzt, kann dann seinen Utility Token zum Beispiel drauf aufbauen. Das ist das quasi, was Mobile Coin mit dem auf Kryptonode aufbauenden Base Coin macht als Utility Token. Ja, auf Monero aufbauender Utility Token. Ja, ich meine, ich kann es ja, stell dir mal vor, ein Streamer würde TippXMR nutzen. Und so wie Alex gesagt hat, die haben alle keine Ahnung von Monero, noch nie gehört, okay? Und wissen aber, wie OBS funktioniert. Wollen Utility Token haben, keine Ahnung. Kennt ihr diese Chats, wo man Coins und so tippen kann und keine Ahnung, was es noch so für Dienstleistungen gibt, wo es Utility Tokens gibt. Aber die könnte man dann ja auf so einem Basecoin rappen und hin und her schicken und als Settlement quasi kann man dann die Monero nehmen und dann damit die Transaktionen settlen oder persistieren. Also ich verstehe dieses ganze Utility Token Gedöns nicht. Für mich Utility Token heißt Geld, ja. Und warum brauche ich einen Utility Token, um Leute zu tippen, wenn ich ihnen einfach Geld tippen kann? Ja, dann tippe ich den Leuten einfach Monero. Da brauche ich doch nicht noch ein anderes Vehikel dafür. Ja, das ist ja der Grund, warum es warum wir als Security Utility Token oder keine Ahnung eine echte Currency, die tradable ist, die Definition machen. Der Utility Token, da steckt dein Geld drin, aber es ist kein Geld mehr. Du hast also für das Geld etwas bekommen, einen Gegenwert, und das ist der Token selbst. Er ist zwar mit einem Preis behaftet und den könntest du wieder so verkaufen. Denk an NFTs, das sind Utility Tokens. NFTs, Non-Fungible Tokens, könnten niemals Currencies werden. Allein schon von der, also konzeptionell. Das heißt, der NFT, wenn du Geld dafür ausgibst, hast du den NFT. Jetzt steckt dein Geld da drin, könntest du wieder verkaufen, aber du könntest jetzt den NFT nicht als Geld ansehen, um damit irgendwas zu bezahlen. Das ist der Unterschied zwischen Utility und normaler Currency. Okay, das ergibt sogar Sinn. Ja, aber wie gesagt, ich finde, man könnte halt auch eine Kryptowährung direkt benutzen. Also ich sehe den Vorteil oder halt die Notwendigkeit, sagen wir so, von so einem Utility-Token eher nicht. Und die Frage ist ja auch, Signal jetzt Mobile Coin wirklich als Utility-Token oder als mobiles Zahlungsmittel? Weil ich habe es als Letzteres verstanden. Also was Signal sagt, weiß ich nicht. Aber die SEC wird definitiv sagen, dass es ein Utility-Token ist. Das heißt, es ist nicht der Macher, der entscheidet, ob es ein Utility-Token ist oder nicht, sondern wie es von außen gesehen wird. Also nach bestimmten Kriterien. Ob Geld wirklich Geld ist, machst du ja durch den, Hovey-Test. Und dann gibt es noch halt andere Kriterien, die erfüllt werden müssen, according to the SEC. Und wenn die Tests schon, also erfolgreich bestanden worden sind, dann kannst du sagen, okay, ich bin Security oder das ist ein Currency. Aber nein, das ist nur ein Utility-Token. Und damit darfst du nicht traden und so weiter. Da darfst du keine Profite versprechen an deine Shareholder, wenn du diesen Utility-Token distributed hast und so weiter. All diese Sachen, die sind halt strikt definiert. Und was Mobile Coin am Ende wird, müssen wir dann sehen. Also ich sehe hier, dass das als Payment-Feature bezeichnet wird. Ja, so sehe ich es auch. Das ist so, wie wenn PayPal sagen würde, PayPal bleibt wie PayPal, aber intern wollen wir jetzt einfach nur Utility-Tokens hin und her schieben, damit wir die Accountings von User zu User machen, ne, die Buchhaltung, und dann aber mit echtem Geld setteln. Das wäre dann Utility-Token. Und ich glaube, Mobile Coin sieht genauso aus. Wenn du auf Kraken tradest, dann schiebst du ja auch nicht wirklich Kryptowährungen von einer Wallet zur anderen Wallet. Das sind dann interne Systeme. Aber das ist ja dann auch kein Utility-Token, sondern das ist halt eine Datenbank, die haben. Ja, das ist halt so, genau, so eine Referenz immer, die sie intern benutzen. Ja, ich denke, das ist einfach systembedingt, weil die Exchanges zentralisiert sind. Ich meine, wenigstens sind die weit gekommen und sowas wie Mt. Gox wird nie wieder passieren, weil wir jetzt überall Multisig-Wallets haben für die Cold Storages. Aber ja, zentral ist es immer noch. Was nicht zentral ist, ist die neue dezentrale Exchange, die Monero als Base Currency benutzt. Haveno. Haveno ist ein BISC-Fork von Wutzer und Eric von Monero. Ich weiß nicht genau seinen Namen. Eric Kishon. Ja, ich weiß auch nicht, ob man es so ausspricht, aber es ist ich auch nicht. Komisch. Ja, krass. Seit Jahren haben wir ja schon gesagt, BISC braucht unbedingt Monero als Base Currency, quasi das also BISC funktioniert ja so, dass wenn du ein Peer-to-Peer-Trade machst zwischen zwei Leuten, dass es ist immer so, dass einer Bitcoin kauft und einer verkauft Bitcoin. Immer einer von beiden verkauft oder kauft Bitcoin. Egal, was er tradet. Ob er jetzt mit Monero einen Trade macht, mit Fiat einen Trade macht, es ist immer ein Step mit Bitcoin dazwischen. Und mit Haveno ist es eben so, dass das Monero ist einfach, ja. Das bedeutet, wenn du zum Beispiel von Monero in Euro gehen willst, dann machst du das ganz easy. Wenn du jetzt aber zum Beispiel von Bitcoin in Litecoin gehen möchtest bei Haveno, dann müsstest du auch über Monero gehen. Klingt erstmal umständlich. Der große Vorteil ist halt, dass jeder Trade Privacy hat. Ja, und dass du auch jetzt Monero gegen Fiat direkt tauschen kannst und da halt nicht den Umweg über Bitcoin machen muss. Und ja, so wie Grisha das gerade gesagt hat, ich finde das echt eine tolle Sache, weil du halt immer diesen Privacy-Benefit von Monero mitbekommst. Ich wollte noch erwähnen, Haveno ist auch ein Esperanto-Wort und heißt Hafen. Man kann es aber auch wunderbar Hefno aussprechen. Lol, da habe ich noch gar nicht dran gedacht. Und was ist Hefno? Hat das eine Bedeutung? Habe nicht. Ja, so nach dem Motto, ich habe kein Geld. Have no BTC. Ja. Have no Monero. Ich nix verstehen. Sehr gut. Also was daran, also ich meine, das Privacy-Feature ist natürlich eins. Was natürlich auch noch mit dazu kommt, sind die extrem niedrigen Transaktionsgebühren bei Monero. Ne? Also ich habe ja BISC dieses Jahr relativ viel genutzt. Und gerade so zu den Hochzeiten, also wo sehr viele Transaktionen in der Warteschlange standen bei Monero, da sind halt die Gebühren auch wirklich durch die Decke gegangen. Also ich glaube, in der Spitze lag ich irgendwie bei, weiß ich nicht, 30, 40 Euro pro Transaktion. Und du meinst Bitcoin, du meinst nicht Monero. Genau, Bitcoin. Also die Transaktionsgebühren alleine waren schon teilweise signifikante Prozentanteile der gesamten Transaktion. Und was für kleine Beträge hast du denn verschickt? Ich also habe gerade meine Aufzeichnung bei einem Bootsunfall verloren. Ich meine, wenn du schon 100 Euro machst und du musst 30 Euro Transaktionsgebühren zahlen, ist ja schon krass. Ja, genau. Also ich meine, 100 waren es jetzt nicht, aber es waren auch keine sechsstelligen oder fünfstelligen Summen. Also von daher, es war halt viel. Punkt. Und ja. Das wäre halt bei Monero auch nicht so, ne? Also das heißt, da profitiert man dann auch von den niedrigen Transaktionskosten, die wir aktuell haben. Wobei man dazu natürlich auch wieder sagen muss, also wenn Monero jetzt so viele Transaktionen hätte, wie Bitcoin hat, dann hätten wir auch ganz andere Probleme, was die Transaktionskosten angehen würde. Und auch für alle BISC-User können sich freuen, das Interface ist aktuell auch das gleiche von BISC. Also da ändert sich nicht viel vom User-Interface beziehungsweise von der User-Experience. Zumindest vorerst nicht. Ich glaube, oder ich kann mir vorstellen, wenn das gut ankommt, werden die das wahrscheinlich auch noch weiter ausbauen. Aber ja. Was ich mich jetzt gefragt habe, ist, bei BISC ist es ja so, dass du ein Deposit machen musst in Bitcoin. Ich weiß jetzt nicht, wie nennt man das? Es ist keine Kaution, aber so eine Sicherheitsrücklage. Damit, wenn du nicht betrügen kannst, ne? Also, ja. Du meinst das Collateral. Genau, danke. Ist das jetzt bei Haveno in Bitcoin oder ist es schon in Monero? Müsste ja in Monero sein. Die wollen ja Monero komplett als Basecoin haben. Genau. Also alles das, was jetzt Bitcoin in BISC ist, soll ja Monero in Haveno sein. Ich habe jetzt halt schon versucht, Haveno mal lokal auszuchecken und aufzusetzen, ja. Da gibt es so eine Anleitung, die heißt Running a Local Haveno Test Network. Die Anleitung verlangt halt immer noch, dass man Bitcoin aufsetzt, ja. Und Bitcoin-Adressen generiert. Und ich habe nicht ganz so verstanden, wozu. Die Base-Currency ist doch jetzt Monero. Gute Frage. Kann ich dir nicht beantworten. Dann habe ich gedacht, vielleicht braucht man das für das Collateral. Aber ich konnte es nicht rausfinden, weil ich bin mit der Anleitung... Ja, ich habe die schon verstanden, aber es hat halt bei mir nicht funktioniert. Sobald ich Haveno bilden wollte, kam ein Fehler, den ich nicht beheben konnte bisher. Vielleicht muss ich ein GitHub-Issue aufmachen. Ich muss mal schauen. Die schreiben ja auch in dem Reddit-Post, den wir natürlich auch an den Shownotes verlinken, dass es for now it's only a proof of concept. Ja, also auch unterstützen sie gerade wohl nur XMR zu Crypto, also noch kein XMR zu Fiat. Das muss sich jetzt wahrscheinlich alles finden, aber auch wieder hier Aufruf an alle developer-freudigen Zuhörer an diesem Podcast. Guckt euch das mal an. Die suchen auch noch Java-Entwickler hier. Right now, we mostly need coders, Java, network experts für P2P und Tor-Infrastructure and Designers. Also, wenn ihr Bock habt, da an einem Projekt mitzuarbeiten, guckt euch mal auf GitHub um und tretet mit Wutzer und Eric in Kontakt. Ich habe den Link auch mal gepostet. Nochmal. Was noch eine Sache war, die mir da nicht so gut gefallen hat, war, ich weiß gar nicht mehr, das war nicht in dem Reddit-Post, sondern irgendwo anders hatte ich es gelesen. Da hatten sie irgendwie so ihre drei zentralen Schwerpunkte, mit denen sie jetzt starten wollten. Und zwei davon waren irgendwie halt, sich komplett so von BISC zu trennen. Also, wie soll ich es jetzt beschreiben? Also, weiß ich nicht, die überall, wo BISC drinsteht, das sollte halt raus und neu kodiert werden und so weiter. Also, auf jeden Fall, meine Überlegung dabei war, ich hätte es doch eher versucht, an deren Stelle die Kernfunktionalität, also die Umstellung auf XMR voranzutreiben, als mich vom BISC zu trennen. Und ehrlich gesagt hätte ich sogar versucht, so viel wie möglich oder so nah wie möglich an BISC dran zu bleiben, dass wenn bei denen was passiert und irgendwelche neuen Features oder Updates oder sonst wie veröffentlicht werden, die man dann auch wieder in Haveno nutzen könnte, um da die Anpassungshürden so gering wie möglich zu halten. Wie seht ihr das? Ja, ich habe mich das Gleiche gefragt, beziehungsweise auch, wenn sie doch jetzt da das Projekt lostreten, ich weiß, ich kenne das BISC-Projekt nicht gut genug, aber ich meine, sie hätten doch auch die Monero-Integration praktisch für BISC fertigstellen können und dann einfach einen Pull-Request stellen und dann halt BISC um die Funktionalität erweitern, ja. Außer wenn sich jetzt halt BISC aktiv gegen Monero als Base Pair stellt. Aber so wie ich das eigentlich immer verstanden hatte, waren die dafür offen. Ist halt nur so, wer macht die Arbeit? Und da hat sich halt keiner gefunden. Weil ich finde also das halt auch schade, dass man sich halt so zersplittert, ne. Das ist dann halt ein weiterer dezentraler Exchange, der dann vielleicht auch nicht so ultra viele User hat. BISC hat ja jetzt auch nicht so ultra viele User und dann, ja. Also das ist zum Beispiel auch ein guter Aspekt, was du gesagt hast, also dass man das halt wirklich parallel entwickelt. Ein Fork bedeutet ja eigentlich wirklich eine Abspaltung, ne? Aber wenn man das jetzt so aus der Kryptowährungsszene, könnte man das ja auch quasi als Sidechain betrachten, wo quasi die Codebasis ist die gleiche und dann hast du halt eine Chain, die arbeitet auf Bitcoin und die andere Chain arbeitet auf Monero. Irgendwie, dass man das so eher betrachten würde, aber dass die Basis von beiden gleich ist. Also ich finde das auch schade, dass das so gespaltene Wege geht. Ich kann mir halt vorstellen, dass es daran liegt, dass sie nicht wollten, dass es parallel läuft. Zum Beispiel, man hätte ja auch sagen können, ja, Monero schön und gut, wozu brauchen wir noch eine Kryptowährung? Warum habt ihr nicht einfach Monero die ganzen Features als Pull-Request bei Bitcoin reingenommen? Klar, das ist jetzt nicht so ganz das passende der Vergleich, ja, aber ich glaube, die von BISC wollten vermutlich, also ist jetzt reine Vermutung, nicht, dass Monero die Base-Currency ist, ja, sondern die wollten vielleicht, dass Bitcoin die Base-Currency bleibt. Und vielleicht wollten sie auch nicht beides anbieten. Und vielleicht wollten die Macher von Haveno Bitcoin nicht als Base Currency haben. Und deswegen diese Abspaltung. Außer sie brauchen Bitcoin irgendwie. Deswegen wird auch BTC erwähnt in den How-Tos. Richtig? Für Haveno. Ja, ich weiß halt nicht, ob das auch so bleibt oder ob das jetzt nur ist, während das noch in der Entwicklung ist. Ja. BISC hat doch auch noch einen eigenen Token, ne? Das, hat Haveno das dann auch? Nee, das wollen sie explizit raushaben. Okay, das finde ich gut. Ja, also einerseits ist es natürlich viel Komplexität, die man da rausschmeißen kann, deswegen finde ich es auch gut. Bei BISC hat es aber auch den Vorteil, dass du, wenn du über deren Token tradest, also du kannst ja das Collateral, kannst du ja auch in diesem BISC-Token hinterlegen und dann sind die Gebühren halt deutlich, deutlich niedriger, als wenn du es mit Monero, mit Bitcoin machst. Das heißt, für mich ist das halt wirklich Also in BISC ist es für mich sinnvoll, das zu nutzen, weil es die Gebühren niedrig hält. Bei Monero wäre es mir egal und da bin ich auch dafür, die Komplexität rauszuschmeißen zugunsten einer einfachen Software. Ich würde mich dann aber auch fragen, ob ich eine, ich weiß nicht, wie der, dieser Token heißt, aber wenn ich die, deren Utility-Token annehme und dann damit irgendwie stake oder Collateral, wie weit ich dem Coin vertrauen kann. Also will damit sagen, dass BTC so einen hohen Fee teilweise haben kann, das sagt ja was aus. Es bietet dir ja, im Endeffekt bietet es dir ja Sicherheit an. Deswegen zahlst du ja die Fee. Also für mich heißt das nicht automatisch, dass nur weil ich jetzt weniger Fees zahle, dass das jetzt irgendwie sich, heißt das für mich nicht automatisch, dass es sicherer ist. Ich muss ja der Blockchain, die da, darunter liegt, was auch immer das ist, der ja dann vertrauen. Das heißt, nur weil ich weniger zahle, und weil es schneller gehen soll und weniger kosten soll, könnte es sein, dass ich damit auch auf etwas verzichte, was ich bei BTC hätte. Das kann sehr gut sein, ja. Ich denke auch, dass der Bitcoin deutlich besser reviewed ist als der Bitcoin. Ich möchte kurz noch vorlesen, was die BISC DAO ist, DAO, weil das ist etwas, das eben Haveno komplett rausschmeißen möchte aus ihrer Codebasis, weil das gar nicht genutzt wird. DAO steht für Dezentrale Autonome Organisation. Und zwar, warum ist das so? BISC Trading ist derzeit dezentralisiert, aber seine Erlösverteilung und Entscheidungsfindung ist es nicht. Es ist entscheidend, dass BISC gegen Zensur resistent ist und das Trading-Protokoll und das Peer-to-Peer-Netzwerk erreichen das für Trader. Was ist mit den BISC-Entwicklern? Bei einer traditionellen Rechtsform wären Projektentscheidungen und Erlösverteilung zentralisiert, was zu Schwachstellen führen würde. Die BISC-DAO ermöglicht den Werttransfer von Tradern zu Mitarbeitern. Der BISC-Token oder BSQ-Token ermöglicht dies auf dezentrale Weise. Trading-Gebühren werden an die Mitarbeiter verteilt, ohne die Beschränkungen einer Körperschaft oder anderen juristischen Personen, wodurch BISC staatenlos und souverän bleibt. Also, geht einfach drum, BISC verdient quasi damit Geld, um seine Mitarbeiter zu bezahlen, durch die Trading-Gebühren, aber das würde, wenn sie ein normales Unternehmen wären, zu Problemen führen, weil, ja, keine Ahnung, wie nennt man das? Ja, ich sag's mal andersrum, wenn es eine Organisation wäre, also was weiß ich, eine deutsche GmbH oder so, ne, dann könnte halt irgendein Sicherheitsdienst könnte halt zu diesem Unternehmen hingehen und sagen, sorgt mal bitte hier für die und die Backdoors, ihr seid jetzt hier unter deutscher Gesetzgebung und wir haben das Gesetz verabschiedet, bitte sorgt für Umsetzung. Und das geht da halt nicht, ne, weil du halt nicht diesen zentralen Verantwortlichen hast. Ja. Also eine DAO ist ja letztendlich, so wie ich das verstanden habe, so eine Art, jeder ist Shareholder, richtig? Also es ist eine Form von Kapital, was aber jedem gehört. Deswegen kannst du nicht sagen, diese Organisation gehört jemandem oder der ist der Head of this Organization oder sowas. Denn jeder ist equal in dieser autonomen Organisation. Ja, beziehungsweise, so wie ich eine DAO verstehe, wird die DAO halt vor allem durch ein Protokoll oder durch Code geführt. Ja oder klar. Deswegen ist es ja dezentral. Der Code as Infrastructure, das schon. Aber das Geld, ich meine, das vom Konzept her, das Geld ist quasi nicht nirgendwo konzentriert, wie bei einem Unternehmen, in irgendwelchen Büchern, sondern es fließt einfach. Es befindet sich im Umlauf mit der Blockchain, die wahrscheinlich darunter liegt, oder einem Proof of Stake oder was auch immer, was sie da betreiben. Und das ist eine DAO, so wie ich es verstanden habe, richtig? Also wenn ich das richtig verstanden habe, und das ist jetzt eine leichte Abweichung, ist das so, dass die generierten BSQ, also diese BISC-Coins, gehen ausschließlich an die Entwickler. Und die werden nicht auf die Wallets von jedem verteilt, sondern gehen ausschließlich an die Entwickler. Und ich als Trader kann dann von den Entwicklern quasi diese BSQ kaufen. Damit finanziere ich dann zum einen die weitere Entwicklung, weil die ja dann mein Geld quasi als ihren Lohn verwenden und ich profitiere davon, dass die Gebühren niedriger sind als bei Bitcoin und damit ist Win-Win und das ist dann Ziel von diesen Bitcoins. Ja, und jetzt schmeißen die das bei Haveno komplett raus. Was bedeutet das dann? Haben wir dann diese Probleme, dass die Entwickler Probleme haben mit der Entscheidungsfindung und der Bezahlung? Nee, eigentlich nicht, weil, also ich sag mal, die müssen sich dann halt irgendwie anders finanzieren. Das heißt, sie können jetzt die Finanzierung nicht über diese BSQ-Token machen, sondern müssen es dann eben über CCS oder sonst wie machen. Und wir als Trader müssen halt darauf verzichten, von günstigeren Transaktionsgebühren zu profitieren. Aber solange die Transaktionsgebühren so gering sind bei Monero, wie sie jetzt sind, ist das ja für die Trader auch kein Problem. Also das heißt, beide können auch ohne diesen Coin auskommen bei Monero. Hm, das ist ja also schon echt. Ich schaue gerade nach BSQ, so heißt dieser Token. Finde ich auf keinem Exchange auf dieser Welt. Weil nee, deswegen, klar, du kannst sie da auch nicht traden. Du kannst sie nur innerhalb von BISC kaufen. Okay, und die nutzen diesen Token unter anderem auch, um die Schlichtung zu kompensieren, die benötigt wurde. Ja, genau, also sowohl die Entwickler als auch die, die ja, wie heißen die, nicht Schiedsrichter, da gibt es doch so einen anderen Namen für. Arbitrators oder? Ja, wie heißt das denn auf Deutsch nochmal? Es gibt doch Schiedsrichter, also nicht Schiedsrichter. Schlichter. Genau. Ja, Schlichter, okay. Irgendwie so. Ja, genau. Also die Entwicklung und die Schlichter, die werden von diesen BSQ bezahlt. Oder beziehungsweise nicht von dem BSQ, sondern von den Erlösen aus den BSQ. Mhm. Aha, okay, das bedeutet, das ist eine Incentive für die Leute. Deswegen brauchen wir also wohl so einen Token. Und ich denke mal, Haveno möchte das nicht machen, weil es auch überhaupt gar keinen DAO beabsichtigt. Aber hier sieht man, egal was du machst, egal ob du forkst oder nicht, du brauchst einen Incentive für diejenigen bei einem Problem von zwei Parties einschreiten müssen und als Schiedsrichter agieren müssen. Die brauchen einen Incentive, weil du das bisher nicht anders lösen kannst, technisch. Außer wir warten auf Taproot und das ist das, was ich tue. Ich habe da noch das wollte ich eigentlich später erwähnen, aber ich plug's einfach mal an dieser Stelle. Ich habe einen ausgezeichneten Talk von David D. Friedman, dem Sohn vom Ökonomen Milton Friedman, gehört, der beim Paralinipolis letztes Jahr gesprochen hat. Und zwar hat der einen Vortrag über A World of Strong Privacy gehalten und der hat da sehr eindrucksvoll dargelegt, wie man eben im Cyberspace, wo Leute anonym sind, trotzdem Verträge enforcen kann. Und ein wichtiger Faktor bei den ganzen Sachen ist die Reputation, also der Ruf. Und du kannst über den Ruf, ja, du kannst praktisch Verträge oder so kannst du so konzipieren, dass halt eine Partei, die einen Ruf sich erarbeitet hat, diesen Ruf potenziell verlieren kann und das dient als Anreiz für diese Partei, sich ehrlich zu verhalten. Ich will da jetzt nicht weiter drauf eingehen. Ich wollte das nur kurz placken und der Talk ist auch in den Shownotes verlinkt. Ich fand es nur sehr interessant und ich musste da gerade dran denken, dass man das eben als Mechanismus benutzen könnte, auch bei Haveno, um Arbiters oder Trader ehrlich zu halten. Weil auch bei BISC kannst du dir einen Ruf erarbeiten, soweit ich das richtig verstanden habe, oder Till? Nein, das wäre mir neu. Und vor allen Dingen, also das ist doch das Gleiche wie mit den 5-Sternchen-Bewertungen bei Amazon, ne? Also da ist ja auch der Manipulation Tür und Tor geöffnet. Das heißt, ich kann ja 2000 Transaktionen am Tag mit mir, meiner Freundin, meinem Vater und sonst wem durchführen und dann immer dafür sorgen, dass ich positive Bewertungen kriege, um dann am Tag X eben den großen Exit-Scam abzuziehen und mit irgendwelchen Transaktionen durchzubrennen. Also ich halte von solchen Reputationsmechanismen überhaupt gar nichts. Und was halt wirklich geil ist und noch besser und sicherer als BISC ist halt Atomic Swaps, ja. Also das heißt, wo ein Code dafür sorgt, dass beide Seiten ihr Soll erfüllen und kein Dritter involviert ist. Now we're talking. Ja, Mann. Genau, das habe ich ja auch vorhin schon gemeint bei dem Forecaster. Wir hatten da ja, glaube ich, in der letzten Folge drüber gesprochen, wo so die Frage im Raum stand, ja, okay, Atomic Swap, schön und gut, aber wo ist denn jetzt der Platz, wo die beiden Parteien da zusammenkommen? Und da wäre Haveno doch ein Prime Target dafür, oder? Dass man da darüber dann praktisch die Käufer und Verkäufer matchen kann. Also ich möchte mich gar nicht so weit aus dem Fenster lehnen und ich habe mir Haveno nicht angeschaut, aber grob konzeptionell oder was die Technologie aktuell anbelangt, weiß ich nur eins. Alle Lösungen, die wir jetzt, bevor die Zukunft kommt, die großartige Zukunft, die alles verändern wird, hoffentlich, macht es keinen Sinn, irgendwelche Projekte zu machen, die Atomic Swaps, also die True Atomic Swaps, irgendwie nur emulieren oder simulieren. Mit welchen Mitteln auch immer, mit irgendwelchen Incentives, DAOs, irgendwelchen Utility Tokens, irgendwelchen menschlichen Arbiters, die dann Schlichtungen betreiben oder Schiedsrichter spielen. Wir wollen ja eigentlich den Faktor Mensch loswerden. Und all diese Projekte können diesen Faktor Mensch nicht loswerden, solange ja irgendetwas passiert, was uns dann wirklich echte Atomic Swaps gibt. Deswegen halte ich von diesen Ideen, die wirklich gut sind, in ihrer Umsetzung und in ihrer Reichweite, glaube ich, also halte ich nicht viel. Das wird nicht funktionieren. Aber nevertheless, es ist eine schöne Idee. Denn letztendlich ist HW nur nichts anderes, was der Typ, diese Firma da gemacht hat oder diese Uni. Wer waren das? Dieses Backend da mit dem ASM und dem Atomic Swaps. Alex, wir hatten darüber geredet. Commit, genau. Das, was die haben, diese Binary, diese kleine Binary, die du da laufen lässt auf StageNet, um deinen Test zu machen, das ist doch das, was letztendlich irgendwo hinter Arduino steckt und genutzt wird, richtig? Und die GUI ist einfach nur in Java geschrieben. Ich will nur sagen, technologisch können wir aktuell nicht mehr machen als das, was wir bisher immer gemacht haben. Es wird nichts Neues kommen, was Atomic Swap angeht, außer es ist wirklich das richtige, echte Atomic Swap, was BTC liefern wird. Und das ist nur und einzig und allein nur möglich mit Taproot, beziehungsweise Schnorr Signatures. Und solange das nicht kommt, ist jedes Projekt meiner Meinung nach geil, aber nicht umsetzbar. Weil sobald nämlich Atomic Swaps rauskommt, wird jedes andere Projekt, was vorher rausgekommen ist und Atomic Swaps simulieren wollte, wird automatisch zunichte gemacht. Die werden in der Luft zerfleischt. Keiner würde es nutzen, weil BTC direkt mit einem True Atomic Swap ohne Mensch und alles auf Code und Smart Contract Basis bieten würde. Und auf den Tag müssen wir halt nur noch warten. Und jetzt erinnere mich, das Proposal vom Hashed, also von Joel Gugger, basiert auch auf Taproot und Schnorr, ne? Yes. Okay, ich wollte noch vorhin zurück zu HW, nur ich wollte noch einen Senf dazugeben, dass die den Token rausschmeißen. Ich finde das eigentlich gut, weil es meiner Meinung nach Komplexität aus der ganzen Sache rausnimmt, ne? So wie ich das jetzt verstehe, ist es halt einfach eine Open-Source-Software, wo du deinen eigenen Marktplatz aufsetzen kannst. Und das Funding vom Developer-Team ist halt nicht damit reingestrickt. Und das könnte man ja dann übers CCS zum Beispiel machen. Was ich eine viel bessere Lösung finde, dass man das halt outsourced und nicht noch da in das ganze Projekt mit reinklatscht. Genau, ja. Ich weiß auch gar nicht, wie weit wir kommen werden mit Atomic Swaps, also den echten. Weil wir haben, ich weiß nicht, ob man das so sagen kann, aber ich habe so das Gefühl, dass wir noch nicht ganz über echte Atomic Swaps reden, noch nicht ganz über DEXs reden, also die truly decentralized sind. Das ist alles steckt noch in den Kinderschuhen, weil die Technologie noch nicht da ist, auf die wir alle aber warten. Und erst dann wird die Kryptowelt meiner Meinung nach boomen und ja. Aber das ist ja genau das, warum ich so excited bin, hier wegen diesem, also wegen dem CCS, was jetzt gerade läuft, bis Ende Juni sollen da ja Fakten geschaffen sein. Deswegen bin ich ja echt super gespannt, was dabei rumkommt. Und ich will vielleicht noch mal kurz, also ich meine, man kann sich ja berechtigt die Frage stellen, warum denn überhaupt dezentrale Exchanges, ne? Und es gehen ja auch einige Risiken damit ein. Also zum Beispiel, wenn man sonst halt sich bei irgendeiner Kryptobörse Bitcoin kauft, das ist ja relativ einfach für die Anwender und da gibt's ja eigentlich keinen Grund, sich da so eine dezentrale Exchange aufzusetzen. Der Vorteil bei diesen dezentralen Lösungen ist aber eben diese Zensurresistenz, ja. Also das heißt, egal ob dein Staat dir erlaubt oder verbietet, mit Kryptowährungen zu handeln und insbesondere mit Privacy Coins, bei dezentralen Börsen kannst du es einfach technisch umgehen, solche Verbote, ja. Also natürlich ist es dann in dem Moment illegal, aber zumindest technisch möglich. Und das kommt aber auch mit einigen Risiken einher, zum Beispiel diese Tainted Bitcoins, die wirst du natürlich eher auf DEXen, also auf dezentralen Exchanges finden, als bei den zentralen Exchanges, wo eben ja quasi die Coins gescannt werden und Tainted Coins quasi erst gar nicht mit in den Markt geschmissen werden. Also das heißt, das ist eine Abwägung pro Zensurresistenz, aber es kommt auch eben mit Nachteilen einher. Dessen sollte man sich vorher bewusst sein. Ja, finde ich auch. Aber vor allem zeigt es auch, dass Zentralität, weil der Staat oder die Regierung es ja dann kontrollieren und regulieren kann, das zeigt, dass Zentralität ein wesentlicher Bestandteil unserer unserer Lebens, also Art und Weise ist, wie wir leben oder in diesem Staatskonstrukt, richtig? Alles ist zentral irgendwo. Also zumindest hat alles eine Lokation. Es wird sich, also die Behörden, Ämter, der Staat, die Regierung selbst, das Parlament, alles ist ja irgendwo. Du weißt, wenn du mit der Merkel reden willst, musst du einfach nur nach Berlin. Weißt du, die sitzt da im Reichstag. Und also alles ist zentral, nichts ist dezentral. Und ich glaube, wir brauchen diesen dezentralen Schritt, um uns komplett loszulösen von der echten Welt und was dann passiert und wie weit man dann gehen kann, auch ohne auf Illegalität zu stoßen, das wird sich dann zeigen. Oder sogar, ob der Staat mitmacht, kann ja sein, weil es einfach zu mächtig wird. Nochmal zu Haveno. Es kann ja trotzdem, wie Alex schon gesagt hat, so ein Marktplatz sein, wo man sich für Atomic Swaps dann findet. Oder wie würde man sich sonst finden für einen Atomic Swap? Ist die Software wahrscheinlich der Markt. Sobald du dich connectest, bist du im P2P mit irgendwelchen Leuten. Wenn ich meine Software starte, finden wir uns beide. Das heißt, ich bräuchte theoretisch nicht mal einen Marketplace, sondern könnte direkt aus der Wallet-Software dieses Atomic Swap-Protokoll, die das Atomic Swap-Protokoll implementiert hat, direkt gleich einen Atomic Swap durchführen. Korrekt. Das Einzige, was wir bei einem DEX wirklich brauchen, sind konsistente Feeds, Price Feeds. Das hat ja Oracle sehr schön hinbekommen. Nicht Oracle, Chainlinks mit den Oracles. Da gibt es eine Ansammlung von Oracles, die auf eine dezentrale Art und Weise Preise bestimmen für gewisse Pairs. Und dann kannst du sagen, okay, ich bin jetzt eine Partei in diesem P2P-Netz, möchte jetzt meine BTC verkaufen, aber ich brauche jetzt eine reliable Source für einen Price Feed, also den Preis für das Pair. Und dafür haben wir aber auch die Tools. Zum Beispiel Chainlink. Und das ist, glaube ich, die einzige Hürde, die du brauchst, wenn du wirklich komplett dezentral bist. Aber weil alles andere nimmt der Coin dir ja ab. Aber ich werde ja trotzdem irgendwie selbst meine Preise festlegen können, oder? Ja klar, du kannst auch ein dezentrales Buch haben, eine dezentrale Orderbook, wo du einfach sagst, ja, meine Bit liegt halt bei 10.000, bei 100.000. Wenn du für ein BTC für 100.000 verkaufen willst, ist es dein Recht. Aber wird wahrscheinlich keiner kaufen. Naja, ich werde halt Monero. Deswegen braucht es halt ein Price-Feed. Ich würde halt Monero schon teurer verkaufen auf Atomic Swap-Basis, als ich es bei einer Centralized Exchange mache. Hm. Wegen dem Risiko, Tainted Bitcoin zu erhalten. Mhm. Ja, ich gehe auch davon aus, dass Monero extrem premium werden wird auf den Underground-Dexes, die es dann geben wird. Ja, ich meine, du wärst doof, wenn du es nicht machst. Weil die Leute, die Tainted BTC haben, die werden sie da loswerden wollen. Also vielleicht nochmal kurz zu dem Price Feed. Also bei BISC ist es zum Beispiel so, die haben einfach Bitcoin Average quasi so als Preisquelle. Eigentlich ist der Preis, also für jeden Trade, den man da eröffnet oder annimmt, gibt es ja immer ein Gegenüber, der den Preis quasi festgesetzt hat. Das Einzige, was ich quasi festsetzen kann beim Ankauf oder Verkauf, ist eine prozentuale Abweichung zu diesem Bitcoin Average Price. Ja, also ich kann jetzt sagen, der absolute Wert ist mir egal, aber mach mal plus 5% oder minus 5% vom Bitcoin Average Price. Und rein theoretisch, also das wäre genau das Gleiche, was man mit einem Atomic Swap dann auch in der Monero Wallet direkt abbilden könnte. Dass man sagt, hier verkauf mal 10 XMR für plus minus 5% oder für absoluten Preis 47,11. Na, ja, das finde ich cool. Da könntest du, zum Beispiel könnten die Jungs bei Haveno den Price Feed von Chainlink nutzen. Das ist ja eine Public URL einfach nur. Sobald du die aufrufst, die API, bekommst du einen Preis. Dieser Preis wurde aggregiert von mehreren Nodes und auf Basis des Medianwertes des Bitcoin-Preises auf allen zentralen Büchern dieser Welt, den größten Exchanges. Der eine guckt für Kraken, der andere schaut auf anderen Spotmärkten. Dann sagt der eine, ja, schau doch mal auf den Derivaten und wir ziehen jetzt von all dem einen Median und den Average bilden wir dann auf dieses Median. Und diesen pushen die quasi in ihrer API jede Minute oder sowas. Und dann könntest du in Haveno sagen, okay, ich weiß jetzt, was der Preis ist und relativ dazu mache ich jetzt 10% mehr für mein XMR. Also aber das Problem bei so relativen Preisen ist natürlich auch immer, dass du sehr anfällig bist für Glitches. Ne? Also wenn du jetzt irgendwie entweder wegen bösartigen Angriff oder wegen Softwarefehler hast du auf einmal eine Null hinten mehr dranhängen und kaufst oder verkaufst dann zu dem Preis, ist es natürlich super ätzend. Also da ist es immer sicherer, absolute Zahlen zu wählen. Ja. Wie löst man das Problem, dass man für so einen Dienst wie Chainlink auch Gebühren bezahlen müsste? Die Abfrage machst du ja, wenn du einen Smart Contract ausführst und dafür zahlst du dann halt Fees. Aber Chainlink hat sich gedacht, also die Macher von Chainlink haben sich gedacht, ey, dieser Price Feed ist so wichtig, da können wir jetzt nicht einfach jedes Mal von den Leuten erwarten, dass sie Gas Fees zahlen, nur damit sie den Average Price von einem BTC Pair bekommen. Also haben die das öffentlich gemacht. Okay, und was ist, wenn Chainlink irgendwann sagt, den Price-Feed bieten wir nicht mehr an? Da müsste man ja das Protokoll von dem Atomic Swap updaten, oder? Ja, oder du müsstest eine eigene Applikation schreiben, die dir einen dezentralen Order-Book ermöglicht. Und ja, wahrscheinlich kriegst du das auch hin mit Distributed Hash-Tables oder sowas. Ja, soll es kein Problem sein. Gibt's bestimmt Dexes, die das machen. Wenn du doch schon eine dezentrale Exchange bist und du kennst die Ankaufs- und Verkaufspreise von all deinen Nodes, die an dich angeschlossen sind, dann hast du doch schon einen Average Price. Also rein theoretisch brauchst du doch da gar keinen externen Dienst für. Ja, aber den Sekundärmarkt müssen wir erstmal bilden. Aktuell ist es ja so, dass sich jeder auf den Primärmärkten orientiert und sagt, aha, okay, guck mal, BTC ist bei 60.000, warum soll ich jetzt 55.000 verkaufen? Okay, dann kannst du es aber auch direkt, dann kannst du ja auch sagen, okay, das erste halbe Jahr nehmen wir den nochmal mit rein für die Leute, die relativ handeln wollen. Und ab da sagen wir halt, der relative Preis ist jetzt quasi protokollintern und der absolute Preis ist dafür davon natürlich unbenommen, den kann jeder für sich festlegen. Genau. Und denk vor allem an die Trades, die wir ja auf den zentralen Exchanges nicht sehen, weil das OTC-Trades sind. Ja. Oder Block-Trades, wo du, also sehr viel Volumen hast und loswerden willst. Und da brauchst du einen Abnehmer für, der das aber auch im Fox-Style, also Fill or Kill, also entweder nimmt er dir alles ab oder halt nichts. So jemand muss er halt finden. Und ich glaube, das ist halt die Dynamik, die dann entstehen würde in diesem Underground-Dexes, wo dann unabhängig entkoppelt von den zentralen Price-Feeds ein eigener Markt entstehen würde, mit eigenem Angebot und Nachfrageprinzip. Aber ja, in die Richtung geht es. Und das ist ja das Spannende an dem Ganzen. Was passiert jetzt mit der Kryptowelt, wenn wir wirklich dezentral damit traden können? Also wenn du wirklich BTC kaufen kannst, ohne dass du irgendwo ein KYC machen musst. Das verändert alles. Das On-Ramping wird dadurch auch viel smoother. Also deswegen, wie gesagt, und das steht ja vor der Tür, ne? Also zumindest wenn das so mit dem Monero CCS klappt, dann haben wir es ja schon über nächsten Monat. Und dann brauchst du theoretisch auch gar kein Haveno mehr. Ja, doch, für die anderen Währungen, klar. Du kannst ja dann, das aktuelle CCS ist ja nur für XMR zu Bitcoin und zurück. Aber mit Haveno könntest du dann halt noch alle anderen Shitcoins traden. Ja, deswegen sehe ich jetzt hier aktuell so eine Art Competition zwischen Commit, den Guys, die das da machen, mit ihren Binaries, mit Haveno und mit Polkadot. Denn Polkadot-Prinzipien sind dieselben oder ähnlich. Also Commit will kein Service-Provider für Atomic Swaps sein, ne? Die haben, glaube ich, nur das Proof-of-Concept gemacht. Ja, genau. Also so, dass du dann, also die wollen nichts machen, aber die wollen dir die Binaries sich bereitstellen, womit du das dann machen kannst, Peer-to-Peer. Ja, ja. Und das sehe ich. Also das ist die Zukunft. Das ist, und ich glaube, ich mache jetzt mal einfach nur eine Behauptung. Die kann ich noch nicht beweisen, aber ich gehe davon aus. All diejenigen, die das jetzt alles jetzt gerade gestartet haben, Commit, Haveno und was weiß ich, die anderen, die werden ihre Projekte, wenn sie schlau genug sind, so aufbauen, dass sie später, wenn Taproot implementiert ist, einfach nur noch Taproot implementieren müssen bei sich auf der Seite und du hast True Atomic Swap. Das würde ich so machen, wenn ich Haveno bauen würde oder Commit bauen würde oder irgendwas. Und Commit hat es ja sogar im White Paper erklärt, hat er gesagt. Und jetzt stellt euch vor, Schnorr Signatures würde dazukommen, dann wäre das alles viel einfacher, bla bla. Und das ist genau das, die Vision, die wir hier dieses Jahr oder spätestens nächstes Jahr sehen werden, hoffentlich. Du machst mich echt bullish, Son. Ja, okay. Wobei das jetzt nicht in keinster Weise irgendwie an den Preis gekoppelt ist, meine Aussagen. Keine Ahnung, was damit passiert. Ja, nee, aber es ist allgemein halt richtig geil, so was da auf uns zukommt. Es wird einfach genutzt, was da kommt, weißt du? Es ist nicht so eine theoretische Sache, sondern das ist die Zukunft. So werden wir traden. Ja, und ich sag dir, Christian, wenn das alles so passiert, wenn das erstmal raus ist, ja, werden wir Use Cases sehen. Dann werden die Leute auch auf Ideen kommen. Vor allem nicht die Maximalisten oder Enthusiasten wie wir, sondern dann werden auch Institutionals ankommen und sagen, hey, lass doch mal dieses Atomic Swap Feature nutzen. Weil guck mal, wir können doch BTC jetzt als Settlement nutzen. Nur als Settlement Layer. Aber wir könnten doch jetzt mit Atomic Swaps einfach fliehen in unseren Token oder einen schnelleren Token, machen damit unser Business, machen damit unser Geld. Und wenn wir das gesettelt haben wollen, dann gehen wir wieder zurück auf BTC. Letztendlich wird dieses Atomic Swap wird in irgendeiner Art und Weise einen krassen Second Layer aufbauend auf BTC bereitstellen. Und ich rede nicht von Lightning. Die könnten es auch machen. Das weiß ich nicht. Aber es wird ein gigantisch großer Second Layer über dem BTC Layer, dem Settlement Layer, wo all diese Feature genutzt werden, zum Flüchten in andere Tokens und zum Atomic Swappen in den echten King Token, womit man dann, keine Ahnung, seine Bücher mit BTC halt voll macht, weil man damit seine Steuern jetzt zum Beispiel zahlen kann, weil man kein Fiat-Geld mehr annehmen muss. All diese Sachen werden erst damit wirklich richtig nutzbar, meiner Meinung nach. Okay, spannendes Thema auf jeden Fall. Im Anbetracht der Zeit würde ich auch gerne weitermachen, weil meine Pizza bald kommt. ist es okay für euch? Ja, klar. Gut, weil wir sind schon fast am Ende. Wir hätten jetzt noch ein paar Empfehlungen. Und eine Seite, die ich vor kurzer Zeit auf Twitter gefunden habe, heißt monerojay.net oder Monero, wie man es auch immer aussprechen mag. Das Coole an dieser Seite ist, mittlerweile hat sich da sogar schon einiges getan, aber man kann da, wenn man auf Charts klickt, das Stock-to-Flow-Modell von Monero sehen. Ja, im Bitcoin-Space ist ja Stock-to-Flow so der heiße Schrei aktuell. Ne, alle sind so ultra auf Stock-to-Flow aus. Und dann stellt sich halt so die Frage, wie sieht's da eigentlich bei Monero aus? Was ist das Stock-to-Flow-Modell von Monero? Und einfach, da kann man sich mal auf der Seite durchklicken und das anschauen. Die haben da auch noch ein paar andere coole Charts drin, die man sich anschauen, visualisieren kann, wollte ich einfach erwähnt haben, weil diese Seite jetzt neu ist seit kurzer Zeit. .net oder com? .net. Ich glaube, das ist von den portugiesischen Jungs, oder? Morpheus, glaube ich, auf Twitter hat das gemacht, bin mir aber nicht sicher. Coole Seite auf jeden Fall. Die haben echt viele Charts, ne? Nicht nur das Stock-to-Flow-Chart. Ja. Aber ich verstehe davon ja nichts. Aber finden bestimmt einige interessant. Genau, dann habe ich noch zwei interessante Podcast-Folgen gehört, beziehungsweise ein neuer Podcast ist in die Monero-Familie dazugekommen, und zwar der Why Monero-Podcast. Also natürlich auf Englisch, aber ich finde es einfach gut, dass wir noch einen weiteren Podcast haben. Wir erinnern uns, ich weiß nicht, ob sich da viele Leute dran erinnern, aber es gab früher noch den Monero Monitor Podcast, bevor es Monero Talk gab. Den gibt's mittlerweile nicht mehr, aber jetzt gibt's eben Why Monero. Die haben jetzt 4 Folgen, glaube ich. Die jüngste Folge ist mit Howard Chu über Random X. Fand ich eine sehr gute Folge, wo Howard Chu einfach nochmal Random X erklärt, wie der funktioniert, was daran gut ist, was Mining generell so ist. Und ich finde, Howard Chu ist eine sehr intelligente Person, deswegen da zuzuhören lohnt sich auf jeden Fall. Die andere Folge ist vom Monero Talk, und zwar war Peter Todd, ein Bitcoin-OG, da jetzt in der letzten Folge und hat mit Doug über Monero und Bitcoin diskutiert. Und ich finde, das ist so, also wenn man die Folge hört, ist man so am Zahn der Zeit, was eigentlich so die Argumente für Bitcoin, für Monero, gegen Bitcoin, gegen Monero angeht. Und ich finde, das haben die beiden sehr gut gemacht. Es ist sehr nuanciert, es ist sehr inhaltslastig und da ist nichts mit, hier Shitcoin XY, weißt du, so dieses Gebäsche, was oft von Saifedean Ammous ausgeht, sondern das ist halt wirklich sehr neutral und auch Peter Todd räumt ein, ja, Monero ist gut, aber hat halt hier und da die Trade-offs. Deswegen, das sind so meine Empfehlungen zum Monat. Alex, ja? Hast du nicht gemeint, du fandest die Episode nicht so gut vorhin? Ich hab die Richard Stallman-Folge, die habe ich komplett abgehatet. Ach so, ja. Der war bei Doug? Ja, Richard Stallman war beim Monero Talk und also, ich meine, für die Leute, die sich das anhören wollen, hört es euch an. Ich persönlich habe da jetzt nichts draus gelernt, außer dass Richard Stallman irgendwie nicht so meine Werte vertritt, wenn es um ja die ideale Gesellschaft geht. Aber, ja, welcome to the club. Aber kannst du so ein TLDR machen, ein TLDW? Ja, Richard Stallman ist kein Fan von Monero, weil er sagt, es erlaubt auch den reichen Leuten, anonym Transaktionen zu machen. Und sein Punkt ist eben, dass reiche Leute müssen ihre Steuern zahlen und deswegen dürfen sie keinen Privacy Coin benutzen. So, also es war irgendwie, ich habe es auch nicht ganz, also ich habe so das Gefühl, es ist irgendwie so ein quadratischer Kreis, ja, und das ist eben nicht so ganz logisch konsistent, weil ich meine, entweder haben wir alle Privacy oder niemand hat Privacy, beziehungsweise entweder haben wir alle Privacy oder wir haben so ein System, wie wir jetzt gerade haben, wo halt die Leute, die finanzielle Mittel haben, die Möglichkeit haben, sich die finanzielle Privatsphäre zu kaufen, ja, HSBC und Co. Aber ja. Ja, der Richard ist schon ein Individuum für sich. Bei dem weiß ich auch nicht, was er eigentlich will. Es ist so eine Art Snowden für mich. Für das FSF, weißt du? Du weißt nicht, was dessen Intention ist oder seine Intention ist. Meint er das wirklich jetzt so? Oder ist der Typ wirklich krass antikapitalistisch drauf und hat einen Hass gegen Reiche? Also es ist ganz komisch mit dem Typ. Also ich glaube, er hat nicht alle Tassen im Schrank, aber das ist Nummer. Ja, das sowieso, aber das erfordert es ja, wenn du eine große Persönlichkeit bist. Also nur noch mal kurz zur Ehrenrettung. Ne? Also ich würde mal sagen, ohne Richard Stallman hätten wir tausende Dinge, die wir täglich gebrauchen und lieben, nicht, weil zum Beispiel, also das GNU-Linux-Betriebssystem setzt sich eben zusammen aus diesen GNU-Utilities und dem Linux-Kernel. Und der Kernel alleine bringt gar nicht so viele Funktionalitäten mit, wie man gemeinhin denkt, sondern der macht ja eigentlich nur den Kontakt zur Hardware klar. Und diese ganzen Bash-Tools und Shell-Tools, die wir benutzen, die kommen halt zum großen Teil aus diesem GNU-Projekt, initialisiert von Richard Stallman. Also der hat schon seine Verdienste. Ich würde aber auch sagen, der Kollege ist inzwischen gut durch und der darf sich jetzt auch gerne in den Ruhestand verabschieden und die Bühne frei machen für das, was danach kommt. Aber ja, also ich halte ihn inzwischen für untragbar, aber ich sehe auch auf jeden Fall seine Verdienste und die sind echt nicht zu verachten. Da bin ich 100% bei dir, Till. Ich bin auch ein großer Fan von Emacs und ich finde alles, was Richard Stallman über Free and Open Source Software sagt oder Free Software, wie er es ja immer selber sagt, da hat er 100% recht. Ja, nur ich verstehe nicht, wie auf der einen Seite so eine, ja, ich finde, Cypherpunk-Mentalität halten kann. Und aber auf der anderen Seite sagt er, ja, aber hier Monero gefällt mir nicht, weil auch reiche Leute Privatsphäre in den Transaktionen haben. Also, keine Ahnung. Das ist mir einfach nicht ganz in den Kopf gegangen. Ja, ich fand ja, also auch ich den hab die Episode nicht gesehen, aber ich werde sie auch auf jeden Fall nachsehen. Es klingt interessant. Ja, ich fand, der war ein bisschen harsch mit seinen Worten Douglas gegenüber. Der ist jetzt auch, weil Till, du gerade gemeint hast, der soll sich in Ruhestand verabschieden, der ist ja jetzt wieder in der Linux Foundation, ne? Oder, nein, in der Free Software Foundation. Free Software Foundation, danke. Ach, riesengroßes Drama. Ich meine, er war ja schon raus und ehrlich gesagt habe ich ja auch meine drei Kreuze gemacht und naja, jetzt ist er halt wieder da und es ist alles ganz grausam. Ja, riesen Shitstorm auf jeden Fall auf Twitter. Ja, der Typ ist schon wichtig, aber man merkt halt, dass er die alte Generation ist. Wir sind ihm dankbar, aber er ist die alte Generation. Also ich finde, das hat auch gar nicht was mit dem Alter zu tun, aber er ist halt echt schlecht gereift, ne? Also der ist jetzt irgendwie, weiß ich auch nicht. Ich meine, vielleicht kommt das auch, also vielleicht wird man auch so, wenn man oft angefeindet wird oder was, keine Ahnung, dass man sich da halt so einen dicken Mantel anzieht und immer so patzig auf alles Mögliche reagiert. Aber also der hat halt auch ein paar Überzeugungen, die ich nicht verstehe und ja, ist halt schwierig. Okay, Alex muss gehen, dann würde ich sagen, machen wir einen Schnelldurchlauf. Ich möchte euch nicht hetzen, deswegen, ich würde mich jetzt einfach ausklinken und ihr könnt ja dann gemütlich zu Ende machen. Ich denke, wir sind ja eh relativ durch. Okay, Alex, dann wünschen wir dir schon mal guten Hunger bei der Pizza. Danke fürs Mitmachen. Ja, danke euch. Und falls wir uns nicht mehr hören, Happy Birthday, Monero. Happy Birthday. Ach genau, nächsten Sonntag, ja, ja. Da haben wir ja noch was Kleines vorbereitet, dazu später mehr. Ja, genau. Bei den Empfehlungen hat der einen Artikel von mir mit dabei, ne? Also von dieser Linkliste. Und zwar hat Heise Plus hatte jetzt irgendwie einen Artikel veröffentlicht, Mining Guide zum Geldverdienen per Prozessor, wann sich Monero schürfen lohnt. Verlinken wir auch mit in den Shownotes, ist allerdings hinter einer Paywall. Also das heißt, wer ein Heise Plus Abo hat, kann sich den Artikel ja mal durchlesen. Ansonsten seid ihr da leider außen vor. Genau. Till, du hast noch einen Aufruf. Ja, jetzt hängt mein Browser gerade, aber ich kann ja schon mal anfangen zu erzählen. Und zwar war ich jetzt mal, ich weiß gar nicht mehr aus welchem Grund, mal wieder auf der Wikipedia-Seite der deutschsprachigen, also auf der deutschsprachigen Wikipedia-Seite von Monero und habe dann zu meinem Erschrecken festgestellt, dass es jetzt unten irgendwie einen Absatz gibt. Ich weiß nicht, Grisha, wenn du es gerade aufrufen kannst, irgendwie so kriminelle Aktivitäten mit genau. Monero oder irgendwie sowas. Und das fand ich halt schon wieder so super ätzend, weil Monero damit quasi in so eine düstere Crime-Ecke geschoben wird, wo man genauso gut sagen könnte, okay, wo sehe ich denn den Artikel hier illegale Aktivitäten mit Bargeld oder illegale Aktivitäten mit Gold oder was auch immer. Also das fand ich halt, das hat mich gestört. Und deswegen, also mein Anruf, Aufruf an die Zuhörenden wäre an der Stelle, wenn ihr legale Aktivitäten mit Monero da mal in einer Liste zusammenfassen wollt, das wäre doch ein schöner Gegenpart dazu. Jo, aber was überhaupt mit der deutschen Monero-Seite in Wikipedia, die ist ja echt nicht so geil, ne? Ja, die war auch nicht so ganz aktuell gepflegt. Also irgendwas oben bei den Zahlen fehlte mir noch, aber ich hatte jetzt vor der Sendung auch keine Zeit mehr, da noch groß irgendwie was rumzuändern. Ja, ich habe mir auch mal überlegt, ob wir einen Aufruf starten und im Namen des Monero Mumble Stammtischs mal die ganze Wikipedia-Seite auf Deutsch richtig schön gestalten. Wir hätten ja auch einfach die englische Version da uns als Vorbild nehmen können. Ja. Also auch hier der Aufruf, vielleicht hat ja jemand Erfahrung damit, Wikipedia-Artikel zu bearbeiten. Ich habe das noch nie gemacht, um ehrlich zu sein. Also das ist sehr niedrigschwellig. Ich habe selber schon ein paar Mal gemacht und es ist wirklich keine große Arbeit. Und also ich werde mich da auf jeden Fall jetzt mal einbringen bei dem Artikel. Und wäre natürlich schön, wenn sich da noch mehr Leute beteiligen würden. Ja, super. Super. Finde ich super. Ja. Gut. Leute, nächste Woche Sonntag, da gibt es etwas zu feiern. Und zwar der 7. Geburtstag von Monero. Ja. Der 18. April 2014 war es ja, als BitMonero gestartet ist mit dem Genesis-Block. Und wir haben uns überlegt, dass wir vielleicht eine kleine Sondersendung da machen, oder? Till, was denkst du? Genau, also wir hatten ja überlegt, wir haben ja eigentlich diesen Stammtisch ins Leben gerufen, in der Hoffnung, dass sich da möglichst viele Leute aus der Community auch zu melden. Und dass man hier eine etwas größere Runde macht als unseren Dreier-Podcast, den wir vorher immer gemacht haben. Jetzt ist es ja so, dass ein, zwei Gäste haben wir schon häufiger mal dabei gehabt, aber eine große Runde wurde es ja noch nie. Und wir haben uns überlegt, vielleicht liegt es ja daran, dass unsere Zuhörer deswegen nicht kommen, weil es eben eine Aufzeichnung gibt und die dann quasi für die Ewigkeit im Internet steht. Aber vielleicht hätten sie ja mehr Interesse, sich einzubringen, wenn das quasi nur so temporär ist für ein Event und sich danach versendet. Also sprich, wir haben uns überlegt, ob wir dann zum Geburtstag von Monero am nächsten Sonntag einfach mal eine Live-Sendung machen, ohne Aufzeichnung, ohne Podcast, ohne nachträgliche Veröffentlichung. Und ja, dazu wollen wir euch einladen. Ich weiß gar nicht, eine Uhrzeit hatten wir noch gar nicht abgesprochen, Grisha, aber 18 Uhr wird sich ja wahrscheinlich auch wieder anbieten, oder? Wird sich anbieten, genau. Ja, dann wäre das unser Vorschlag an euch oder unsere Einladung an euch da draußen. Kommt nächsten Sonntag am 18.04. hier wieder in den YouTube-Kanal. Den Link kriegt ihr dann auch wieder in die Shownotes. Und dann machen wir mal eine Sendung ohne Aufzeichnung. Und wenn ihr Zeit und Lust habt, dann kommt gerne dazu. Genau, es gibt auch kein Programm oder so, einfach locker Party feiern, saufen, whatever. Und ansonsten, unsere nächste reguläre Sendung würde dann wieder stattfinden am 9. Mai, 18 Uhr. Ja, gibt's sonst noch was zu sagen, Till? Den Spendenaufruf wollte ich natürlich auch nicht unterschlagen. Also wenn ihr uns unterstützen wollt, dann könnt ihr das gerne machen. Und zwar haben wir einen Open-Alias, der da lautet team@moneromumble.de. Und natürlich haben wir drei auch einzelne Open-Aliasse. Und zwar Grisha@, Alex@ und Till@, jeweils moneromumble.de. www.tipbot.de. Und die Wallet-Adressen findet ihr natürlich auch in den Shownotes zu dieser Sendung. Und dann würde ich sagen, haben wir es für heute. Alex, Grisha, habe ich was vergessen? Ja, den Sun. Ich wollte auch Sun und Grisha sagen, den Alex hatten wir ja schon verabschiedet. Sorry. Ja, ja. Das war cool. Danke, wie immer. Hat Spaß gemacht. Wunderbar, dann würde ich sagen, sprechen wir uns entweder nächsten Sonntag oder am 9.5., also dem zweiten Sonntag im Mai. Und bis dahin eine gute Zeit und auf Wiederhören. Ciao, Leute. Danke euch auch. Bis dann, ciao.